Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Lästerschwestern, einer ganz besonderen Folge, weil wir heute nämlich einen Gast hier haben. Timo Wölken begrüßen wir gleich, Europaparlamentsabgeordneter. Der wird uns was erzählen zu Artikel 13. Genau, der sitzt dann nämlich tatsächlich genau zwischen den Typen, die ihr jetzt vielleicht auf diesen Bildern, die rumgegangen sind, gesehen haben, die sich super gefreut haben, dass wir demnächst möglicherweise den Upload-Filter bekommen. Aber ob das jetzt alles Apokalypsendenken ist und was da tatsächlich hinter ist und was dieses Gesetz bedeutet und was der Timo da durchmachen musste dafür, das erzählt er uns gleich. Da sind wir sehr froh, dass wir ihn hier haben, weil das hat uns jetzt auch noch mal ein bisschen die Augen geöffnet. Ja, absolut. Wir haben auch noch ein paar andere Themen, unter anderem Ströer. Gab es einen ausgerechnet von BuzzFeed haben die auf den Sack dafür bekommen, dass sie auf Facebook vermeintlich bescheißen. Ja, da haben wir was. Und die Prank Bros, die haben auf YouTube beschissen in einem neuen Video. Gibt's. Genau, über die kann man sich nur aufregen. Und ich habe tatsächlich diese Woche schon mal gearbeitet. Was, David? Ja. Du hast das geleistet, hey, aber diese Woche? Warte, ich bin erst um 16 Uhr aufgestanden. Okay, okay. Dadurch wird es wieder wettgemacht. Ich habe über Daniel Kübelböck ein Video gemacht und Weniger über ihn, sondern mehr darüber, was die Medien über ihn gemacht haben. Exakt, genau. Ja. Und dazu habe ich ein bisschen was zu erzählen, auch wie die Kommentarlage darunter war. Also deswegen gerne dranbleiben, heute ist ein bisschen länger, aber dafür, glaube ich, umso gehaltvoller. Wir begrüßen hier einen Gast, Timo Wölken, ein Europaparlamentsabgeordneter von der SPD. Ich sage es jetzt mal dazu, hat nichts damit zu tun, warum du hier bist, aber ich finde das immer für die Transparenz vielleicht ganz gut, dass wir es einmal sagen. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Mache ich sehr gerne. Ich bin Timo Wölken, 32 Jahre alt, damit einer der Jüngsten im Europäischen Parlament. Der jüngste Kollege ist 29, das Durchschnittsalter liegt bei 59. Also ich bin einer der wenigen sozusagen, die man noch so Richtung 18 und so zählt. Der auch schon mal im Internet war sozusagen dann quasi. Genau, der das Internet auch schon mal benutzt hat. Und bin so ungefähr 2 Jahre jetzt dabei. Im November 2016 bin ich nachgerückt für jemanden, der ausgeschieden ist. Und ja, seitdem beschäftige ich mich viel auch mit Digitalthemen und zuletzt halt mit dem Urheberrecht. Und du hast selber auch einen YouTube-Kanal. Das stimmt. Ich habe ganz am Anfang angedacht, wie kann man ein Medium, das ich selber benutze, für politische Kommunikation benutzen. Und habe so angefangen mit Vlogs und mit dann irgendwie auch mal eine Serie über Mythen-Mittwoch gemacht, also wo ich dann über Mythen über die Europäische Union aufgeklärt habe. Und muss gestehen, dass es im Moment ein bisschen weniger geworden ist, weil dann doch auch politische Arbeit da ist. Aber ich hoffe, dass ich wieder mehr Zeit finde, das zu machen. Ja, super, dass du hierher gekommen bist. Wir haben dich eingeladen, es wurde uns schon mehrfach vorgeschlagen, weil sich dich ganz viele auch unserer Hörer kannten. Okay. Durch Pete's Meet, glaube ich, ihr seid irgendwie dicke, du und Pete. Die hatten gesagt, so, wenn ihr über Artikel 13 oder wenn ihr über das Urheberrecht redet, dann müsst ihr mit Timo sprechen. Und da haben wir gesagt, das tun wir. Du hattest dich dann, glaube ich, bei uns gemeldet. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Weg war. Also, es war eine Menge aus Tweets, die Leute haben uns vertaggt. Ach so, okay. Haben wir uns unterhalten. Genau. Internet verbindet Leute. Es verbindet Wahnsinn. Leute noch, denn, tragischerweise für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es ist ein... Ich weiß, ist es erlassen worden? Es wurde zumindest drüber erlassen worden? Also ist das richtige Wort? Es ist kompliziert, wie so immer auf europäischer Ebene. Es wurde abgestimmt. Das Abstruse ist ja, um es nochmal kurz herzuleiten, wir hatten ja vor ein paar Folgen im Podcast drüber gesprochen, Artikel 13, dieses neue Urheberrechtsgesetz mit dem möglichen Upload-Filter könnte kommen. Dann hieß es plötzlich, macht euch stark, haben ganz viele gemacht. Es gab ganz viele Petitionen. Und dann wurde er, glaube ich, im zweiten Durchgang abgelehnt. Ja, wie gesagt, das ist kompliziert. wir haben im Europäischen Parlament verschiedene Ausschüsse, die sich mit Spezialthemen befassen. Und das Urheberrecht liegt im Rechtsausschuss. Der Rechtsausschuss hat eine Stellungnahme verabschiedet und einen Vorschlag gemacht, wie das Gesetz aussehen könnte mit seiner Mehrheit. Also es war eine knappe Mehrheit. Und dann haben wir als Parlament, also als Gesamtplenum, alle 751 Abgeordneten zusammen die Möglichkeit zu sagen, Moment mal, das, was der Ausschuss gemacht hat, repräsentiert nicht die Mehrheit des Hauses. Und dann können wir den Vorschlag im Plenum stoppen. Und das ist vor der Sommerpause passiert. Da haben wir gesagt, nein, der Vorschlag so nicht. Und jetzt am Mittwoch haben wir dann sozusagen nochmal den ganzen Vorschlag aufgemacht und Änderungen angenommen und leider auch Uploadfilter beschlossen und auch mit einer großen Mehrheit am Ende des Tages. Und das ist jetzt die offizielle Position des Europäischen Parlaments. Und die wird jetzt mit dem Rat der Europäischen Union, die auch, also da sind die Mitgliedstaaten vertreten, abgeglichen. So, und die beiden einigen sich jetzt oder auch nicht. Und wenn die sich geeinigt haben, dann stimmen wir im Parlament nochmal final zu. Also es war immer noch nicht der letzte Schritt sozusagen. Aber es ist eine sehr lange Kette. Und okay, aber gerade, weil du liest ja gerade ganz viele Panikmeldungen, selbst bei Spiegel und Fokus habe ich gestern Sachen gelesen von wegen, man dürfe jetzt nicht mal Überschriften mehr ausschreiben oder zitieren, gestern habe ich einen Artikel gelesen, dass nur noch ein Wort zulässig sogar sei, wenn man zitiert aus Artikeln. Genau, was bedeutet das denn jetzt? Also es gibt ja nochmal der Artikel 11, das Leistungsschutzrecht, das kommt ja auch noch dazu. Genau. Was bedeuten diese zwei Sachen und ist das jetzt alles schon das Ende von allem, was wir kennen und lieben? Also tatsächlich in dieser gesamten Urheberrechtsreform stehen ganz viele Dinge drin. Da ist was zum Presseverlegerleistungsschutzrecht, da ist aber auch was zum Text- und Data-Mining, also wie ich automatisiert Datenbanken durchforsche. Da sind Regeln drin zu den Upload-Filtern, da sind Regeln drin zur Verwendung von Schulbüchern, da sind Regeln drin zu verwaisten Werken. Also es ist wirklich ein bunter Strauß und die Diskussion am Ende hat sich hauptsächlich halt auf Artikel 11, das Presseverlegerleistungsschutzrecht, oder manche haben auch Linktext gesagt, fokussiert und Artikel 13 Upload-Filter. Um das so ein bisschen abzuschichten bei dem Artikel 11, also das Presseverlegerleistungsschutzrecht oder Leistungsschutzrecht, das kennen wir in Deutschland auch schon. Also es wurde in Deutschland eingeführt und seitdem streiten sich Google und Verlage, ob Google jetzt noch die Überschrift und ein Bild und einen kleinen Textauszug verwenden darf, kostenlos, oder ob sie dafür eine Lizenz von Verlagen brauchen. Die Verlage sagen, Google würde ihre Inhalte benutzen, Geld verdienen mit Inhalten. Und davon sollten sie auch ein bisschen was abbekommen. Mhm. Aber ich dachte, das wäre so. Also gerade über Google AdSense können doch die Verlage eigentlich sowieso mitverdienen. Gerade weil Google schaltet doch AdSense-Werbung auf den Seiten. Früher war es. Ja, aber auf den Seiten der Verleger. Das ist natürlich, da verdienen die ja sowieso alles Geld. Aber Google hat ja zum Beispiel bei Android, wenn du da irgendwie nach links ein paar Mal swipes oder so, hast du diesen Google News Feed und so. Und da sind ja immer nur Auszüge von irgendwelchen Artikeln. So. Und da sagen die Verleger, die Inhalte würde Google jetzt klauen und illegal, nicht illegal, aber kostenlos verwenden und sie hätten die schönen Inhalte gemacht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, genau das ist es. Ja, also wenn ich zum Beispiel morgens mein Handy nehme und dann nach links wische, dann sehe ich ja so Textauszüge und dann lese ich die Überschrift und denke, oh, okay, das ist interessant und klicke dann drauf. Und dann lande ich auf der Seite des Presseverlages, der Zeitung, keine Ahnung, Zeit.de, FAZ oder whatever, und bin dann ja wieder in ihrem Kosmos. Und die Idee ist jetzt, dass Google für die Anzeige dieser Bilder bezahlen soll. Mhm. Also für die Vermittlung von Leser und Verleger bezahlen soll. Und ich hasse Offline-Online-Vergleiche. Ja. Aber ich finde, da passt es ganz gut, wenn man jetzt sich so einen schönen alten Kiosk irgendwie am Straßenrand vorstellt mit den Zeitungsauslagen und ich laufe da morgens auf dem Weg zur U-Bahn dran vorbei und lese die Headline, keine Ahnung, irgendeine Headline, denk, boah, das finde ich interessant. Donald Trump zerbombt Welt. Ja. Zum Beispiel, was ja nicht ganz unrealistisch ist leider, dann würde ich ja die Zeitung kaufen. Die müssen aber ja auch keine Lizenz bezahlen. Ne? Nein, der Kioskinhaber zahlt natürlich nicht dann an den Axel Springer Verlag oder wer auch immer eine Gebühr dafür, dass er das auslegt. Also, das wäre aber eine coole Welt. So. Ich frag mich seit Jahren, woher kommt diese Gier? Also, oder ich will es gar nicht mal Gier nennen, woher kommt dieser neue Anspruch, den da viele erheben. Ist der neu? Also ich finde, dieses Thema auch mit Piraterie, das war ja früher das Thema über BitTorrent oder was weiß ich, was damals so die Dinger waren, dass die Leute, die Urheberrechte hatten, immer schon gesagt haben, das Internet macht unser Businessmodell kaputt. Und das ist ja auch tatsächlich belegbar. Also es ist ja schon so, dass Verleger mit ihren Zeitungen weniger Geld verdienen als früher, weil mehr Leute online sich kostenlos die News irgendwo besorgen. Aber wir hatten das ja zum Beispiel so, dass wir in der Let's Play-Sphäre war das ja immer so, dass es ganz am Anfang, als die Let's Plays aufkamen, hatte selbst Erik, also Gronkh, hatte große Probleme. Dann aber kamen so Fälle wie, wie hieß denn das, dieses Deponia, wo Gronkh im Alleingang quasi Dedelic als Publisher gerettet hat, weil jedes Adventure, was sie gebaut haben, haben sie für ihn gebaut, damit er das Let's Played, und die haben da Millionen mit abgesetzt mit den Adventures, weil er sie gelivestreamt haben. Erst dann fingen so Publisher wie EA an, umzuschwenken, die am Anfang komplett dagegen waren. Ja, oder Nintendo auch, und die ja lange noch Geld genommen haben, bis heute sogar von uns. Bis heute ja noch. Nintendo fährt immer noch diesen Hardliner-Kurs und einige andere. Und ich frage mich, also auf der einen Seite buchen sie Influencer-Werbung, so, wollen also quasi diese Reichweiten haben, wollen aber trotzdem diesen restriktiven Bannhammer darüber schwingen lassen. Und das ist für mich so dieses, also diese Gedankenschere, die geht nie zu. Ich habe das nie verstanden, warum die, warum da immer noch trotzdem diese Unterschiede gemacht werden. Sind das einfach unterschiedliche Abteilungen, wo der eine sagt so, hey, lass uns das mal machen, und der andere sagt so, was ist denn mit dem da unten los? Ja. Und so ist es ja genauso hier, ne? Also wie du sagst, dieser Online-Offline-Vergleich war jetzt ja gerade gar nicht schlecht. Online wird plötzlich eine Lizenz sich erdacht, um mehr Geld damit zu machen, weil die eigenen, also wer das die Online und Print ist halt so rückläufig, die Geldeinnahmen, da muss man es halt irgendwo anders herholen. Aber das ist der springende Punkt. Also das Verlagswesen sozusagen, wenn es überleben will, braucht es mehr Einnahmen. Ich verstehe den Punkt. In der Kommunikation hieß es aber auch neulich, war es auch wieder im Tagesspiegel noch ein Artikel, der hieß Auf Leben und Tod. Und da hat ein Kriegsreporter gesagt, also mit seinem Bild, wo er gerade irgendwie so von einem Schuss irgendwie wegspringt und sagt, mein Kriegsschauplatz ist jetzt Straßburg. Und dieses Presseverlegerleistungsschutzrecht sichert das Überleben der Zeitung. Ja. Nur auch da in diesem Artikel kam wieder so raus, ja, irgendwie benutzen die Google und Google News und andere News-Aggregatoren illegal Inhalte. Aber es ist ja nicht so. Ja. Also du kannst ja jetzt auch als Verlag schon sagen, ich möchte nicht, dass mein Inhalt in dieser Suchmaschine erscheint. Dann machst du in der Robotext, sagst du, nee, ist nicht. Und dann findest du es halt auch nicht. Und das wollen sie ja wiederum auch nicht. Genau, aber natürlich wollen sie die Leser haben. Und das ist halt das grundsätzliche Problem. Und ich finde, in der Kommunikation wäre es ehrlich gewesen zu sagen, Leute, wenn wir jetzt nicht eine zusätzliche Einnahmequelle haben, gibt es uns nicht mehr. Und was machen wir jetzt? Ja. So, aber es wurde sozusagen gesagt, das böse Google, das böse Internet klaut einfach unsere Inhalte und benutzt sie. Und ist es aber nicht nur, ist es denn nur Google? Weil was ich jetzt gelesen habe, das wird ja dann immer ad absurdum geführt, vielleicht auch in so ein bisschen so einem apokalyptischen Panikmodus, dass es eben hieß, okay, wenn ich jetzt einen Link auf Twitter teile, obwohl ich ja gar kein großer Medienmogul bin, sondern ich linke einfach nur einen Artikel, wo ich sage, so, hey, das ist ein spannendes Ding. Und da kann man ja heutzutage auch in der Vorschau das Thumbnail und den Titel lesen. Oder auf Facebook, wenn meine Oma auf Facebook teilt, hier, guck mal, Sohn, hier hat jemand irgendwas, hier hat schon wieder jemand das und das gemacht. Da dürfen wir das dann noch oder müssen dann Facebook und Twitter auch da einschreiten und man darf plötzlich keine Links mehr im Netz teilen, was ja, das ist ja quasi das Netz. Sobel, und das ist genau, also und jetzt kommen wir ins Artikel 13 und Artikel 11 bringen wir an dieser Stelle zusammen. Wir sagen im Artikel 13, eine Plattform wie Facebook oder Google, die fällt unter die Definition, ist für alles verantwortlich, was Nutzer posten. Urheberrechtlich verantwortlich, deswegen heißt es, Plattforms perform an act of communication to the public. Mhm. Also dieses, der Akt der öffentlichen Wiedergabe, das ist der entscheidende Punkt. Und zwar alles. So. Gleichzeitig sagen wir im Artikel 11, ein Link, der mehr enthält als Individual Words, das ist jetzt so das Ding, also was ist das? Der technische Link, www.ad.irgendwas. Und dann steht daneben, wenn wir uns vielleicht den Wetterbericht anschauen, Sonne, 22 Grad, weiß nicht, Cuxhaven oder so. Also, aber kein ganzer Satz mehr. So. Das ist angeblich nicht geschützt. Alles Weitere wäre geschützt. In dem Erwägungsgründen. Krasse Sonne in Cuxhaven. Sonne in Cuxhaven und dadurch Sonnenbrand wäre schon wieder zu viel wahrscheinlich. Ja. Wow. Wer weiß das eigentlich? Und auch kein Thumbnail und so, sondern nur noch der pure Link. So, und wir sagen mit dem Artikel 11, das ist jetzt was mehr darüber hinausgeht, ist urheberrechtlich geschützt. Wenn ich jetzt als Benutzer sozusagen etwas posten würde und das erscheint auf der Plattform und die Plattform ist dafür rechtlich verantwortlich und hat keine Lizenz, dann wird es nicht erscheinen. Und das ist das Zusammenspiel. Und deswegen, es wird auch von dem Berichterstatter wird argumentiert, ja, private Nutzung sei aber ausgenommen. Das ist irgendwie so ein bisschen verschwurbelt in einem Erwägungsgrund geschrieben, ja. Aber was ist private Nutzung? Das ist ja eine Diskussion, die man gerade sogar in einem anderen Bereich von unserem Business hat, nämlich im Instagram-Marketing, dass ja Leute abgemahnt werden, die irgendwie 300 Follower haben, weil sie eine Marke vertaggt haben. Das heißt, du bist vielleicht Micro-Influencer und das sind Leute, die sagen so, nee, ich habe damit noch nie Geld verdient, ich bin eine Privatperson. Genau, also wenn es wirklich so einfach so ist, ich habe mir was gekauft und sage, hey, guck mal, cool, ist das mittlerweile schon so, dass du es vertaggen musst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Abmahnanwälte dann auf dasselbe Ding aufspringen und dann plötzlich sagen so, hey, warte mal, du hast einen Artikel von uns geteilt, aber du hast mehr als 50 Follower. Bist du dir sicher, dass das nicht ein Business ist, was du da machst? Oder dass du Influencer werden willst? Abstrus, weil ich stand neulich auf dem Geburtstag, wo Leila Lohfeier und Ines dabei waren. Und Leila und Ines haben beide 100.000 Follower. Und wir hatten ein Foto gemacht von der Geburtstagsgruppe und hatten das online Ines hat das online gestellt und hat uns vertaggt und meinte Leila, nee, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Weil ich habe ja so und so viele Follower und dann musst du Werbung drunter schreiben, weil wenn Personen dabei sind, die selber auch als Marke quasi gelten. Ne, hatten wir hier auch schon besprochen an der Stelle. Und dann meinte ich so, kurze Frage, ich habe 100.000, du hast 80.000. Ab wie viel? Wo ist eigentlich die Zahl? Wo ist die Grenze? Ich weiß es wirklich einfach nicht. Ja, es wird ja auch nirgendwo so, definiert. Weil da waren noch so Leute, die eine hatte 450, aber einfach, weil sie so viele Freunde hat, so, die ist halt gar nichts mit lieb. Was ist es? Aber ich sehe dasselbe Problem bei diesem Thema, wenn es jetzt heißt, okay, privat darf man es machen. Und ich hab noch eine andere Anmerkung. Und zwar, ich habe da gestern mit meiner Freundin drüber geredet und die hatten das in der Familie so, dass die schon, ich glaube, also Anfang der 2000er oder vielleicht sogar schon 90er, haben die ein Medizinportal, ihre Familie, die hat viele Ärzte in der Familie, die haben so ein Medizinportal gegründet mit einem Forum für Leute, damit die sich austauschen können, damit die halt sagen können, so, hey, ich habe die Krankheit, was habt ihr dagegen gemacht, welchen Arzt könnt ihr empfehlen, welche Medikamente haben geholfen, wie habt ihr eure Ernährung umgestellt, ne? Ja. Also viele, viele wirklich super hilfreiches Ding, wo die wahrscheinlich, ne, es ist natürlich sicherlich Teil des Businessmodells, aber es ist jetzt kein riesiges Unternehmen wie Google. Welcher Tee hilft gegen AIDS? Fragezeichen. Ja, vielleicht nicht so, aber genau, es ist auf jeden Fall ein super hilfreiches Ding von einem kleinen Familienunternehmen. Ja. Und die haben das tatsächlich wohl schon mal gehabt, das wusste ich nicht, ich hatte es mir gestern erzählt, dass die mal verklagt wurden, weil ein User in diesem Forum halt ein Bild hochgeladen hat und das war urheberrechtlich geschützt und der Urheber hat dann gegen sie als Plattform Klage eingereicht. Das haben die, glaube ich, gewonnen damals, weil es dann halt hieß, so, ja, der ist der User verantwortlich und nicht sie. So, wenn das jetzt ändern würde, dann müssten die dieses Forum, was hunderten, wenn nicht tausenden Leuten mit dieser Krankheit in Deutschland hilft, wahrscheinlich dicht machen, weil die gar nicht die Mittel haben, das zu kontrollieren. Also ich glaube, man vergisst auch, dass nicht jede Plattform ist Reddit, Facebook, Google oder sowas, sondern es gibt halt auch viele Foren. Jedes Videospiel, das ich spiele zum Beispiel, Path of Exile zum Beispiel. Guild Wars. Oder Magic the Gathering. Die haben alle super coole Foren, wo Leute sich austauschen. Und natürlich posten da Leute Memes und Sachen rein. Und jetzt müssen diese kleinen Foren, wo bisher ein Community-Manager irgendwo gearbeitet hat, müssen jetzt alles durchchecken? Glaube ich nicht. Zwei Dinge. Erstens, der Einzelne, der individuelle Instagrammer oder ist nicht Anknüpfungspunkt des Gesetzes, sondern Anknüpfungspunkt ist wirklich die Plattform. Und es ist sehr deutlich definiert, welche Plattform sozusagen darunter fällt. Das war ein Erfolg, dass wir, als wir gesagt haben, vor der Sommerpause, wir blockieren das Gesetz und reden nochmal drüber, dass der Anwendungsbereich jetzt nochmal ein bisschen verkleinert wurde. Also das ist gut. Verantwortlich sind Plattformen, die signifikante Mengen an urheberrechtlich geschütztem Material speichern und zugänglich machen. Was ist signifikant? Keine Ahnung. Vorher war da large amounts. Also es ist significant ist nochmal mehr als large. Das ist schon wieder so ein typisches Ding so. Aber gut, das hast du immer bei Gesetzen. Du musst halt bei Gesetzen immer abstrakt generell sein. Du kannst ja nicht sagen, wir möchten jetzt eine bestimmte Zeitschrift oder whatever verbieten. Es ist nur halt für denjenigen, der es jetzt liest, ist es halt so eine Sache. Es ist total. Wir haben Gott sei Dank noch eine weitere Einschränkung reinbekommen. Menschen über 1,38, die rote die Schuhe das. Tragen. Wir haben die Plattform, den Anwendungsbereich von Plattformen noch ein bisschen enger jetzt. Mhm. Und zwar kleinste und Kleinplattformen sind nicht mehr in der Verantwortung. Das heißt, Plattformen, die mit maximal 50 Angestellten und Plattformen, die weniger als 10 Millionen Umsatz im Jahr haben. Ja, das wäre super. Nur noch 49 Mitarbeiter arbeiten da. Ja, so, aber das ist sozusagen jetzt die Grenze. Unter 50 Mitarbeitern und unter 10 Millionen Jahresumsatz bist du sozusagen nicht in dieser Verantwortung drin. Das ist, wie ich finde, ein Schritt in die richtige Richtung. Das heißt dann also auch, dass wir dass ich als YouTuber, du als YouTuber oder auch als Instagram dann plötzlich als Kleinstplattform gelte. Aber also, nein, die Plattform ist ja die Plattform. Achso, okay. Genau. Ja. Weil die andere Sache ist ja diese Horrorstory, die Runde macht, ist dieser Upload-Filter. Ja. Und dieser Upload-Filter würde ja dann trotzdem auf Instagram, auf YouTube zutreffen. Facebook, dementsprechend würden wir als Einzelpersonen ja dann trotzdem, wir könnten zwar nicht belangt werden, weil die Plattform belangt wird, aber die würden wiederum sich behelfen, indem sie einen Upload-Filter. Genau, was würde denn so ein Upload-Filter bedeuten? Weil ich glaube, gerade bei YouTube, das ist ja das, wo wir am ehesten noch zu Hause sind, da werden aktuell 400 Stunden Content die Minute hochgeladen. Ja, ja. Also manuell ist das auf keinen Fall bewältbar, aber ist denn ein automatisierter Filter überhaupt in der Lage, das zu tun? Weil was ist, wenn er was durchgeht? Und noch eine andere Frage, die immer wieder aufkommt. Wie ist das, gilt das dann, ist das eigentlich schon Zensur? Das Gesetz, wie wir es jetzt verabschiedet haben, schreibt im Gesetzestext nicht mehr vor, dass Plattformen, die in den Anwendungsbereich fallen, Upload-Filter einsetzen müssen. Das hält auch jeder immer hoch, der Befürworter. Nur ich sage, das ist Augenwischerei. Denn wir haben gesagt, eine Plattform ist für alles verantwortlich, was hochgeladen wird. Eine Plattform wird jetzt also jegliche Maßnahme versuchen zu ergreifen, die dabei hilft, das Haftungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Ja. Und was ist das? Ein Upload-Filter, ganz genau. Also man musste es nicht in den Text reinschreiben. Deswegen finde ich es auch wirklich Augenwischerei. Und ja, die 450 Stunden oder 400 Stunden, die da pro Minute hochgeladen werden, kann natürlich niemand menschlich nachgucken. Ja. Und insofern wird es Techniken geben, die Upload-Filter heißen oder weiß ich, Content-ID Plus oder whatever, und jedes Material scannen. Und dadurch, dass das die Haftung bei der Plattform liegt, werden die Filter natürlich auch nicht eingestellt userfreundlich. Das heißt, wenn da so ein Grenzwert-Ding drin ist, keine Ahnung, wenn ihr ein Bild von Tor habt oder so, das irgendwie im Video auftaucht, dann wird der Filter im Zweifel sagen, oh, Copyright, und wird sagen, geblockt. Direkt weg. Ne? Und er wird nicht eingestellt sein, ja, könnte Zitatrecht sein oder könnte Urheberrechtsschranke sein, lass mal durchgehen. Ja. Und das ist das große Problem. Und selbst da, also wenn wir jetzt sagen, okay, David hat zum Beispiel das Problem, dass er sowieso jedes Gesetz bricht mit den Videos, die er macht. aber bisher wird das halt toleriert, weil in Amerika zum Beispiel gibt es ja dieses Fair-Use-Gesetz. Ein Gesetz, das ich super gerne auch in Europa sehen würde, dass man sagt, okay, sowas wie ein Meme oder einen Filmtrailer zu benutzen. Ja. Du nimmst ja niemandem Geld weg. Weil bei mir ist es halt so, wenn ich zum Beispiel, ich mache ganz viele Sachen über ältere Filme, ältere Spiele. Ja. Und wenn ich dann über Pac-Man von 86 spreche, dann finde ich es abstrus zu sagen, ich rufe jetzt bei Atari an und wenn ich das nicht tue und dann einen 7-sekündigen Clip nehme, dann kriegt Atari, obwohl sie nicht mehr existieren, Millionen Einbußen. Mhm. Natürlich ist es trotzdem immer noch ein Urheberrechtsinfringement, das ist mir schon klar, aber bisher ist da auch auf meinem Kanal, jetzt abgesehen von neueren Dingen, wo dann der Urheber, aktuell ist es ja so, dass, und das finde ich so das Skurrile, dass zum Beispiel gerade Filmstudios machen es so, sie claimen mein Video und monetarisieren quasi selbst, was für sie ja im Grunde dann bedeutet, so ja, okay, das ist dann haben sie ihre Einnahmen. Sind zwar auch nur 80 Euro, die normalerweise ich bekommen würde, aber auf 80 Euro kann ich verzichten. Ich nehme an, 20th Century Fox und wie sie alle heißen auch, aber sollen sie es haben. In der Masse ist das vielleicht bei denen und dann ist das mehr. Und dann ist das für mich auch cool, das würde ja bedeuten, dass ich keine Videos mehr machen könnte. Außer ich sitze halt da und wackel mit den Händen vor einem Regal. Du musst halt hoffen, dass YouTube jetzt mit jedem Rechteinhaber, der irgendwie auf dieser Welt existiert, eine Lizenz abschließt. Oder dass die Netzwerke das dann wahrscheinlich. Also eigentlich ist es ja jetzt schon so, weil wenn du jetzt wie ich in so einem Netzwerk bist, dann haben die üblicherweise Whitelistings für ganz viele Spiele-Publisher oder so. Aber selbst das wird ja. Aber das wird unendlich lange dauern. Das braucht jetzt YouTube als Plattform. Aha. Also wenn wir sagen, YouTube als die Plattform, wie sie, der Anwendungsbereich ist auf YouTube und Facebook zugeschnitten, brauchen wir uns auch nichts vormachen. Um die beiden geht's. Es geht ums Kohleverdienen. Die machen jetzt die Communication to the Public. Aber da wird ja dann wahrscheinlich ein wahnsinniges Wettrennen. Also weil ich meine, jetzt wird jeder einzelne Publisher, jeder einzelne Rechteinhaber wird jetzt mit YouTube dann, die reiben sich schon die Hände und wollen alle in Verhandlungen treten. Aber das ist eine Sache, die man, glaube ich, noch dazu sagen muss. YouTube hat mit all diesen Leuten schon mal verhandelt. Also YouTube hat aktuell zum Beispiel mit allen Musikinhabern auf der Welt schon solche Abkommen. Mhm. So funktioniert ja dieses Content-ID-System. Zum Beispiel mit der GEMA. Aber erinnert euch mal daran, wie lange das gedauert hat, bis dieses GEMA-Ding funktioniert hat. Und wie hart auch diese Verhandlungen waren, bis sie irgendwann eine Lösung gefunden haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach darauf hinausläuft, so wie wir das Jahre mit der GEMA hatten, dass einfach so für die nächsten 5 Jahre erstmal wieder Musik- oder Film-Content einfach komplett weg ist, bis irgendjemand nachgibt. Aber genau das steht hinter Artikel 13. Also hinter Artikel 13 steht hauptsächlich der Wunsch der Musikindustrie zu sagen, wir brauchen eine stärkere Verhandlungsposition und wir wollen YouTube zwingen, mehr für unsere Musik zu zahlen. Natürlich wollen auch die großen Musiklabels weiter, dass der Content da ist, weil er ja dann auch Geld generiert und Zuschauer hat. Aber sie wollen halt einfach noch einen größeren Anteil von den Werbeeinnahmen haben. Und ich kann das auch sehr gut verstehen. Und ich selber bin auch der Meinung, dass YouTube im Sinne der E-Commerce-Richtlinie sich nicht darauf berufen kann, ich bin ein Provider und weiß nicht, was hochgeladen wird und hafte für nichts. Das ist doch, das wissen wir auch. YouTube weiß sehr genau, welche Videos hochgeladen werden, sonst könnten sie keine Werbung schalten und verdienen damit Geld. Also da bin ich ja völlig dabei, dass YouTube Lizenzen braucht, wenn sie aktiv sind. Nur halte ich den Ansatz, den Upload-Filter zu verwenden, als schädlich. Denn im Moment sagen auch die Befürworter, sagen, ja, Upload-Filter gibt's doch schon und Content-ID und so. Nur jede Plattform auf einmal müsste jetzt so ein System einsetzen und neue Leute, die in den Wettbewerb kommen, wenn die dann die Schwelle von 50 Mitarbeitern überschritten haben, müssen auf einmal ein komplett funktionierendes System haben. Ja. Und was machen sie? Also entweder kaufen sie es ein und damit stärke ich die Rolle von YouTube weiterhin, weil sie Content-ID Plus oder whatever einkaufen, oder sie lassen es sein. Oder sie entwickeln selber was, was dann nicht so funktioniert, und anstelle von sich auf das Business der Plattform zu konzentrieren, musst du dann halt in diese Upload-Filter-Geschichte reingehen. Ja, das ist ja auch vor allen Dingen eine Kontrolle, die uferlos ist. Ne? Also der Einzelne müsste sowieso ja schon gucken, was kann ich verwenden, was kann ich nicht verwenden. Wir hatten jetzt in einer anderen Version, wir hatten jetzt einen Podcast aufgenommen für den Fall, dass du krank wirst. Und da hatten wir darüber gesprochen, dass... Ja, ich war wirklich krank. Ich war wirklich krank. Wollen wir auch gar nicht anders sagen. Schlecht. Beim letzten Mal, um darauf, weil ich es gerade anspiele, wir hatten dich ja schon mal eingeladen, da bist du tatsächlich krank geworden. Aber wir dachten so, passiert es nochmal, hätten wir jetzt eine alternative Version. Und da haben wir darüber gesprochen, dass es ja auch super schwierig ist zu sagen, so hier, Conan O'Brien zum Beispiel, habe ich neulich ein Behind-the-Scenes-Feature gesehen, und der hat einen Typen vorgestellt aus seiner Redaktion, der stellte sich als Fotojournalist vor, und dann dachte ich so, hä, Fotojournalist? Also der schießt dann Fotos von der Show? Nein, das ist ein Typ, der den ganzen Tag, eine Woche lang, nichts anderes zu tun hat, als die Fotos, die Conan O'Brien am Anfang seiner Sendung zeigt, und das ist ja wirklich nur während des Stand-Up-Segments, diese Bilder auf Lizenz zu prüfen, zu gucken, haben wir die Lizenzen, wenn nein, anzufragen, überall auf der Welt herum zu telefonieren und diese Dinge ranzubekommen. Das ist ein Fulltime-Job und es sind nur die Fotos. So, und das quasi, ne, also wir hatten uns darüber gesprochen, ich würde ja zum Beispiel sagen, wenn jetzt YouTube mir anbieten würde, früher, hier zahl 30 Euro oder 300 Euro meinetwegen, um quasi so einen GEMA-Freibrief zu bekommen. Sie melden mich dann an oder ich melde mich selber an, aber es ist ja nicht möglich. Genauso bei Videomaterial, wenn es sowas gäbe, wie so eine pauschale Flatrate, was sie den einzelnen Usern anbieten, weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie das so monetär dann auch auf die... Aber es sind ja unendlich viele Rechteinhaber, das kannst du ja gar nicht. Und das ist das Problem, ne? Und das ist unmöglich nachzuholen. Jeder einzelne YouTuber oder jeder einzelne Content-Creator, egal auf welcher Plattform, bräuchte plötzlich ein Team von Leuten, die das für ihn übernehmen, damit YouTube dir den Freibrief gäbe, weil anders wirst du es nicht mehr bekommen. Also ja, ich glaube... Wichtig ist nochmal zu sagen, dass Urheber natürlich ein Recht darauf haben, dass ihre Arbeit vergütet wird. So, ja, absolut. Ne? Also das ist ja, glaube ich, etwas, was man nicht, wenn du sagen Premium-Videos wie David Hein machst. Das ist ein Unterschied. Nee, genau, ich glaube, wo wir uns alle einig sind wo man auch überhaupt nicht widersprechen kann, ist klar, wenn jemand jetzt Terminator 3 in voller Länge auf YouTube hochlädt, eben, dann muss das weggestreckt werden. Ich glaube, da kommt das her. Kommt das wirklich her, dass Leute Dinge kopieren oder halt ganze Ausschnitte. Aber das Ding ist, das gibt es ja schon seit Jahren nicht mehr. Klar geht immer mal wieder was durch das System durch, aber wenn man das, also es gibt ja heute schon so, wenn ich was auf YouTube hochlade da ist ein Content-ID-Claim drauf, dann ist es ja manchmal sogar schon, dass der schon greift, bevor das Video überhaupt online ist. Sowas wie Terminator, das wird natürlich schon erkannt. Also eigentlich gibt es diesen Upload-Filter schon. Meine Sorge ist halt so ein bisschen, was bisher halt nicht der Fall ist, dass YouTube dafür auch haftet. Und das Problem, was ich sehe, ist, sie haben, glaube ich, also gerade YouTube, ich glaube, Facebook hat da noch ein größeres Problem, weil gerade YouTube hat ja mit Content-ID schon viele, viele Daten darüber, wie sie das erkennen können. Funktioniert natürlich am besten mit Musik, aber ich glaube, mit ganzen Filmen, ganzen Stück funktioniert das auch. Da wird es ja schon spannend. Ja. Also ich habe jetzt gesagt, wir haben jetzt gesagt, die Plattform ist für alles verantwortlich. Ja. Urheberrechtlich geschützt sind Texte, urheberrechtlich geschützt sind Bilder, urheberrechtlich, deswegen Memes, sodass die wirklich überleben, ist überhaupt nicht klar, auch wenn das die Befürchtung Befürworter sagen, ja, aber es ist ein geschütztes Bild. So. Urheberrechtlich geschützt sind Filme, urheberrechtlich geschützt werden auch, keine Ahnung, Zeichnungen von Architekten oder sowas. Ja. Und all das muss ein Filter irgendwie erkennen können. Ja. Also, was ist denn, wenn es jetzt eine Architektursendung gibt, die sagt, ja, hier ist übrigens mal der Bauplan, weiß ich nicht, vom Empire State Building, und da unterhalten wir uns jetzt mal, wie das, was ist das Spannende an dem Bauplan des Empire State Buildings? Eine wird Frage, das geblockt? Eine Frage, also, die sich mir gestellt hat, so, du hast jetzt die Bilder gesehen, du bist ja Teil des Europaparlaments, da wurde das verabschiedet. Und jetzt waren diese Bilder zu sehen von diesem einen Typen, ich weiß den Namen nicht, der die Hände so Axel Voss, das ist der Berichterstatter. Ja, genau. Also, der die Hände so in die Luft gestreckt hat und ich dachte so, ne, das ging jetzt rum. Ein Bild, das wir in diesem Podcast nicht zeigen können, aber auch nicht dürften, wenn wir könnten. Und das ist natürlich für ganz viele so dieses so Ding so, woher kommt diese Freude? Ist das, weil ganz viele vermuten dann dahinter natürlich, auch ich denke mir so, das hat doch auch was mit Lobbyarbeit dann zu tun, dass dahinter irgendwie große Konzerne stehen, die ihm monetär den Bauch pinseln, damit solche Gesetze durchgebracht werden, denn auch in so einer Gruppe, die vielleicht nicht so jung ist wie du, aber aus Menschen besteht, die ja auch irgendwie das Internet nutzen, muss es doch irgendwie, also ich als normaler Bürger denke mir, auch da muss doch irgendwie dieser Verstand da sein, gerade wenn auch das Echo, das Medienecho und vor allem auch in den sozialen Netzwerken so groß ist, dass die Leute dann wirklich noch immer da sitzen und die Hände siegreich in die Luft, was ist das für ein Bild? Ja. Wo kommt das her? Also Axel arbeitet seit ungefähr anderthalb Jahren an diesem Gesetz. Ja. Weil er verhaltensgestört ist oder wo man das her? Nein, weil das einfach super lange dauert. Also. Wie gesagt, diese Richtlinie ist ja jetzt auch hier, das sind 70 Seiten, das dauert und das sind ja viele Bereiche drin. Er hat das Ding übernommen von einer Kollegin, die das Parlament verlassen hat. Also die hatte schon angefangen und dann hat er das übernommen. Der Lobby-Einfluss oder der Lobby-Druck rund um dieses Gesetz ist riesig gewesen. Ja. Es haben die Bibliotheken was gesagt, weil es ja auch eine Regelung zu Bibliotheken gibt. Schülbuch-Verlage haben was gesagt. Kulturvereine haben was gesagt. Verbraucherverbände haben was gesagt. Die Zeitungsverleger haben was gesagt. Google hat was gesagt. Facebook hat was gesagt. Die GEMA hat was gesagt. Und das Ganze gibt es dann auch noch europäisch und in einzelnen Ländern. Also, auf Axel Voss hat wirklich ein Druck gelegen, den möchte ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und natürlich gibt es auch Befürworter und Kritiker und das geht halt immer alles auf einen Punkt. Ich hätte mich so, glaube ich, nicht gefreut, weil ich finde, das ist unprofessionell, aber ich kann es verstehen, dass von ihm ein Ballast abgefallen ist und das ist menschlich. Also ich habe immer so das Gefühl, dass Politiker dann an der Stelle so ein bisschen entmenschlicht werden, aber der hat super lang. Aber die Öffentlichkeit sieht halt nur dieses Bild, ne? Diese Hintergrundgeschichte. Deswegen, aber ich kann das verstehen, dass von ihm da wirklich ein riesen Ballast abgefallen ist und der Druck in der Öffentlichkeit zu stehen und zu sagen, du machst das Internet kaputt und dann aber selber zu denken, mache ich gar nicht. Weil er selber davon überzeugt ist, nein, das ist ein ausgewogener Vorschlag, der bringt Interessen, aber gleichzeitig sagen, es gibt die E-Mail-Welle, es gibt Berichte, dann gibt es auch Memes über dich, die nicht ganz nett sind oder sogar beleidigend sind. Und das sieht man natürlich auch als Mensch. Also man ist ja nicht Politiker, Maschine, sondern auch Mensch. Und insofern ist das schon eine krasse Belastung so. Aber was hat ihn denn als Mensch oder als Politiker denn jetzt überzeugt, das zu machen? Also er sagt, so ähnlich wie du es ja auch schon angedeutet hast, Upload-Filter in dem Sinne gibt es ja schon. Und ich mache es nicht kaputt. Und ich ändere das Internet nicht. Und übrigens, Links dürft ihr auch noch auf Twitter benutzen und Facebook benutzen. Er liest den Vorschlag also sehr positiv. Und ich lese ihn halt in einer anderen Art und Weise und bin halt sehr vorsichtig und glaube, dass das unfassbar viel Rechtsunsicherheit mit sich bringt. Weil er so schwammig ist. Weil er so schwammig ist. Weil und weil du ja schon bei den kleinsten Dingen die Abmahnanwälte rascheln hörst und so. Das ist ja nur ein Ding, an das man jetzt als erstes denkt. Und viele Dinge entwickeln sich ja manchmal erst. Von daher, ich wäre genauso skeptisch. Ja, also muss man auch sein. Muss man auch sein bei einem Text, der so intensiv in die Art und Weise, wie wir verlinken und so, wie wir im Internet miteinander kommunizieren, da muss man einfach vorsichtig sein. Und die Ausnahmen, die dann auch in Erwägungsgründen stehen, das wird dann ja immer herangezogen zur Auslegung, sind, finde ich, zu schwammig. Und insofern kann ich, glaube ich, dass er wirklich glaubt, das ist alles gut und es passiert nichts und das ist mit Upload-Filtern ist auch nur eine Technik, die eh schon immer benutzt wird. Aber ich sehe es halt anders. Und deswegen auch meine Kritik an diesem Gesetz. Du bist ja nicht der Einzige, der es anders sieht, aber bist in der Minderheit. Also ich glaube, ja, es war irgendwie 2-1 ist ungefähr die Vote ausgegangen. Und wenn man sich gerade die Stimmen aus Deutschland anguckt, Martin Sonnenborn von der Partei hatte das geteilt. Du bist da rot, weil du dagegen gestimmt hast. CDU, CSU sind zum Beispiel komplett grün. Aber auch aus deiner Partei, aus der SPD, haben viele auch dafür gestimmt, ne? Und auch von den Grünen und also von vielen, vielen anderen Parteien. Also die Endabstimmung war 438 zu 226 und 39 Enthaltungen. Also schon am Ende eine deutliche Mehrheit. Für Upload-Filter war es schon knapper. Also ich gucke hier gerade nochmal eben auf meine Zahlen. Irgendwo habe ich sie, vielleicht finde ich sie jetzt auch gerade nicht. Aber 69 Stimmen Unterschied. Also 366 haben dann für Upload-Filter gestimmt, 297 dagegen, 40 haben sich enthalten. Also und dass am Ende doch viele dazu gestimmt haben, mag an zwei, nun, wie gesagt, ich habe dagegen gestimmt, aber mag an zwei Überlegungen liegen. Erstens, dieses Gesetz deckt wirklich unfassbar viele Bereiche ab und enthält auch Kompromisse. Und zum Beispiel die Artikel 14, 15, 16, da redet kaum einer drüber, sind Artikel, die Urheberinnen und Urhebern enorm viel bringen. Da steht zum Beispiel Transparenzpflicht drin. Also die Verwerter müssen sagen, wo wurde das Werk benutzt, damit ich halt auch weiß, kriege ich eigentlich genug Geld und habe ich noch Anspruch, mehr Geld zu bekommen. Es gibt ein Widerrufsrecht. Wenn ich meine Urheberrechte mal an einen Rechteverwerter verkauft habe und der benutzt das Geld, das Recht gar nicht und ich verdiene nichts, dann habe ich jetzt ein Widerrufsrecht. Okay. Ich habe einen Streitbeilegungsmechanismus. Ich habe eine Bestseller-Clause drin. Das heißt, wenn das Werk besser performt als bei Vertragsabschluss gedacht, habe ich ein Nachverhandlungsrecht. Also für Künstlerinnen und Künstler ist wirklich viel Gutes passiert. Und für viele war das sicherlich eine Abwägungsentscheidung, zu sagen, okay, Anwendungsbereich beim 13 ist verkleinert und ich will vielleicht sogar ein Presseverlegerleistungsschutzrecht. Also diese Artikel 11, wo wir darüber geredet haben, ist drin. Ich finde das gut, dass die Verlage diese zusätzliche Einnahmequelle haben. Und dann hat man Gutes für Urheberinnen und Urheber. Vielleicht war man sogar auf der Seite für das Leistungsschutzrecht und hat gesagt, Artikel 13, entweder brauchen wir das, kann ja sein, das war vielleicht der größte Teil, aber ich kann für die deutschen SPD-Abgeordneten, wir haben natürlich in der Gruppe darüber diskutiert, kann ich schon sagen, dass die Zustimmung am Ende war, weil sie gesagt haben, es ist viel für Urheberinnen und Urheber dabei. Einige waren auch vom Leistungsschutzrecht überzeugt. Und deswegen war das eine Abwägungsentscheidung. Und das ist halt ein Problem, wenn du ein Gesetz hast wie diese Copyright-Richtlinie, wo so viele Einzeldinge abgefrühstückt werden, dass man am Ende des Tages sozusagen eine Abwägung treffen muss, ja oder nein. Und bei mir, weil ich gegen das Leistungsschutzrecht war, weil ich gegen Upload-Filter bin, habe ich mit Nein gestimmt. Gleichzeitig habe ich sozusagen auch so ein sozialdemokratisches Herz, das dann sagt, boah, aber die kleinen Urheberinnen und Urheber hätten tatsächlich profitiert davon. Das war schwierig, aber für mich waren das beides rote Linien. So. Ja. Und das haben Kollegen halt anders gesehen. Eine letzte Frage hätte ich noch. Oder hast du noch alles? Also ich hätte noch viele Fragen. Aber eine Frage, die ich noch hätte, ist, das, was wir jetzt da sehen, ist ja jetzt noch nicht fertig. Denn was jetzt passiert ist, genau, das wäre auch meine Frage. Ja, okay. Was ist jetzt der nächste Schritt? Und was können wir vielleicht noch tun? Was können die Zuhörer noch tun? Genau. Es geht ja nochmal in eine weitere Abstimmung, glaube ich. Genau. Oder die Länder müssen auch noch irgendwie das zustimmen. Und das bedeutet jetzt im Grunde was? Was könnten wir tun? Und vor allen Dingen, wenn es denn tatsächlich soweit käme, wann könnte man denn damit rechnen? Also, dieses Gesetz wird im sogenannten Mitentscheidungsverfahren entschieden. Das heißt, das Parlament entscheidet und der Rat der Europäischen Union entscheidet. Also die Vertretung der Länder, der Mitgliedsländer, wo die jeweiligen Minister sitzen für das Thema. Wir haben jetzt unsere Position festgezogen am Mittwoch und der Rat hatte das bereits vor der Sommerpause gemacht. Jetzt findet das sogenannte Trilog statt. Ich weiß nicht, da treffen sich Rat, Parlament unter Aufsicht der Kommission oder Beratung der Kommission und versuchen jetzt, ihre beiden Vorschläge übereinander zu bringen. Bei Artikel 13 sind die Vorschläge nicht weit auseinander, also es wird irgendwie zu Upload-Filtern kommen, das ist leider meine Einschätzung. Diese Triloge dauern ein bisschen, wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres, vielleicht sogar noch Anfang nächsten Jahres. Und wenn die sich im Trilog geeinigt haben, dann stimmt der Rat nochmal final ab und wir im Parlament. Und wow. Dann haben wir das Gesetz. Wow. Dann haben wir das Gesetz. Alter Schwede. Ja, es ist aber auch gut, dass man sich lange darüber Gedanken macht, denn man sieht ja, man kann weitreichende Entscheidungen damit treffen. Aber wir werden also vermutlich Anfang nächsten Jahres, ganz genau weiß man es halt nicht, über dieses Gesetz abstimmen. Ja. Final. Und deine Einschätzung jetzt wäre, es geht zugunsten beider Gesetze aus. Ich glaube, dass es sich nicht deutlich verbessern wird. Mhm. Und am Ende des Tages haben wir nur noch die Möglichkeit, jetzt einmal Ja oder Nein zu sagen. Also inhaltlich fürs Parlament, da Dinge einzeln zu drehen, ist jetzt vorbei. Jetzt verhandelt Axel Voss, der Berichterstatter für dieses Gesetz, mit dem Rat und sozusagen unter Aufsicht der Kommission und versuchen jetzt, diese beiden Texte übereinander zu bringen. Und am Ende haben die Abgeordneten nur noch die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Der Einfluss, glaube ich, ist jetzt relativ gering. Also man sollte jetzt insbesondere versuchen, die nationalen Regierungen auch noch mal, und da sind ja bei uns auch das Justizministerium zum Beispiel und das Ministerium für Kultur, zu bestechen. Nicht, um Gottes Willen nicht zu bestechen, aber darauf hinzuweisen, dass man als Nutzer im Internet schon eine andere Vorstellung hat und nicht der Meinung ist, dass die analoge Welt in die digitale Welt übertragen werden kann. Ja. Und wie erreicht man die am besten? Also E-Mail schreiben? E-Mail schreiben? Ja, ich habe schon einen Upload-Filter in der Stimme. Ja. Zensiert direkt. Ja, also ich meine, das hat ja auch wieder so ein cleverer, ich muss ganz kurz, das ist so ein schöner, cleverer Gag. Den, ich habe jetzt nicht gelacht, aber weil er so gut ist, das wollte ich jetzt hier nur kurz einwerfen. Okay. naja, E-Mail schreiben ist sicherlich eine gute Lösung und ich glaube, das hat auch sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. Man muss jetzt sich genau angucken, wie die Verhandlungen laufen und dann Richtung Ende tatsächlich nochmal mobilisieren. Mhm. Ja. Und kann man vielleicht auch an dieser Stelle noch sagen, im Mai ist Wahl. Europawahl. Ja. 26. Mai. Ist nicht mehr so lange. Also alle wählen gehen. Ja, und zwar stellst du dich für irgendein weiteres Amt auf? Vielleicht Superpräsident oder so, weil ich glaube, dann unsere Stimmen hast du schon mal. Yay! Also ich werde wieder kandidieren für das Europaparlament, erstmal als ganz normaler Abgeordneter, ja. Dann bist du fällig, mach dich schon mal bereit. Alles klar. Die Leicester-Schwestern und ihre Followerschaft stehen hinter dir. Das wäre gut. Ich glaube, wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten und man könnte sich, glaube ich, den Mund fusselig reden. Nochmal als Tipp, dein YouTube-Kanal, auf dem zwar jetzt gerade nichts passiert, aber jetzt hast du ja genug Zeit wieder. Richtig, jetzt ist halt das Gesetz vorbei, jetzt weiß ich nichts mehr. Wie heißt denn dein YouTube-Kanal? Tatsächlich Wölken, also W-O-E-L-K-N. Das ist recht einfach. Und das ist nur mein Nachname, ja. Das ist einfach. Ich habe das auch versucht, bei Twitter und Instagram auch so zu nennen, also das war... Genau, da kann man dir dann auch folgen. Und ja, das wird live aus dem Europaparlament herausgestreamt. Manchmal sogar tatsächlich, ja. Ja, stimmt. Ich hatte nämlich auch schon was gesehen. Also du machst dann wirklich direkt nach den Abstimmungen, stehst du dann schon vor der Kamera. Coole Sache das auf jeden Fall. Ich glaube, wir kommen zum normalen Part unseres Podcasts zurück. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke, dass ich mit euch darüber reden durfte. Ja, und ich glaube, das, was ich mitgenommen habe, ist die Moral von jetzt kommt es die Moral, ist bei der Sesamstraße. Ja, es ist nicht alles kaputt. Das Gesetz enthält auch viele nützliche Sachen. Es gibt so ein paar Sachen, wo wir einfach abwarten müssen, was passiert. Es ist nicht Endzeitstimmung, aber es ist schon so, dass sich vieles im Internet ändern will. Und ich will noch eine Sache kurz sagen, wir sind hier gerade durchs Büro einmal gelaufen und hier sitzen ja Dr. Freud mit Little Floyd, hier sitzt Marty Fischer, hier sitzen die Space Frogs, hier sitzen du und ich. Und das, was du meinst, als du hier durch die Gänge liefst, war, mit einem Upload-Filter wären wir vielleicht alle nicht an dem Punkt, an dem wir heute sind, wir alle angefangen haben. Also Marty macht Musik, die ist urheberrechtlich geschützt. Flo macht News, wo er Bilder, Artikel und so weiter nutzt. Und jetzt, klar, jetzt kann er sich bei Getty Images so ein Abo holen, weil er auch genug damit verdient. Aber als Flo angefangen hat, als kleiner YouTuber, hatte er auf jeden Fall nicht die Chance, sich alle Lizenzen zu anzuhören, weil auch da hört ja keiner hin. Wenn du bei Axel Springer anrufst, als so, hey, ich habe 10 Abonnenten, können Sie mir bitte mal, darf ich hier einen Link teilen? Das geht natürlich nicht. Nee. Heute, wenn Flo anruft, dann hört auch jemand zu. Aber ich mache mir halt Sorgen um kleine Creator. Ja, das ist nicht nur die, also ich mache mir Sorgen. Und um David. Vor allem um mich. Ja, ich mache das ja auch, ich rede ja auch über andere YouTuber zum Beispiel und benutze teilweise Ausschnitte aus deren Material und sage halt, okay, ich zitiere die halt. Und, ja, aber mein aktuelles Kübelböck-Video, auf das wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen, das ist ja auch, ich habe bei den Bildern zum Beispiel, habe ich nach Creative Commons Bildern gesucht. Aber selbst da ist es ja so, dass es nicht wirklich klar ist, ob du die einfach so verwenden darfst. So, ich glaube sogar. Mit Nennung darfst du die verwenden. Wenn sie genau. CC2 sind, CC0 darfst du benutzen, wie du willst. So. Das habe ich natürlich genauso gemacht. So, aber zum Beispiel, dass ich habe bei Promiflash oder so, deren Material ich genutzt habe, unten die Quelle eingegeben. Tatsächlich laut Modus von Operandi von YouTube könnten sie mich trotzdem wegstriken, weil es ja hier quasi, was von du vorher sagtest, das Zitatrecht greift ja auf YouTube nicht. Also es gibt das Fair-Use-System nicht, Zitatrecht gibt es zwar, aber es gab bisher noch niemanden, der es versucht hat anzufechten bei YouTube. Ja. Also Zitatrecht gibt auch dieses Kalkofe-Urteil zum Thema Parodie. Ja. Also es gibt also ganz viele lustige deutsche Gesetze. Aber greift das auf YouTube, ist auch wieder so eine Sache. Und ein Upload-Filter kann, wie soll denn ein Upload-Filter erkennen, was Parodie ist? Ja, absolut. Also wenn wir irgendwann so weit sind, dass Algorithmen Parodie erkennen können, ja gut, dann haben wir auch mal. Dann müssen wir alle nicht mehr arbeiten. Dann müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Sowieso die einfach alle Videos von dem Roboter machen. Gut, danke Timo, komm wieder kurz euch. Zurück, wo auch immer du hin musst, und wir machen weiter mit dem normalen Programm. Tschüss. Also David, du hast ein Video gemacht über Daniel Kübelberg. Wer es nicht mitbekommen hat, etwas ganz Tragisches ist passiert. Angeblich, es ist immer noch nicht confirmed, zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt hier gerade aufnehmen, ist Daniel Kübelberg von dem Kreuzfahrtschiff, auf dem er gerade unterwegs war, runtergesprungen und hat sich das Leben genommen. Genau, also das ist ein bisschen komisch gewesen, weil diese Berichterstattung darüber begann so, dass es erstmal hieß, er ist vermisst worden, aber interessanterweise gab es wohl keine genauen Augenzeugenberichte, weil es hat sich immer wieder unterschiedlich gelesen. Es gab die einen, die sagten, womöglich gab es Augenzeugenberichte. Ich habe Berichte gelesen oder das war ja häufig in diesen Boulevard-Sachen, wo es dann hieß, er wäre schon verletzt zur Reling gelaufen. Weil er sich womöglich selbst verletzt hat, vielleicht weil er von jemandem angestochen wurde oder so. Du hörst die absurdesten Meldungen dazu. Natürlich sind die Verschwörungstheoretiker auch nicht weit, gerade bei so einer großen Sache. Aber so richtig klar wiederum ist jetzt nicht, was dazu geführt hat, was genau vorgefallen ist an Bord, auch weil die Ermittlungen wohl noch laufen. Tragischerweise ist aber die Suche nach ihm schon eingestellt worden. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Daniel Kübelberg wohl verschwunden und damit auch tot ist. Ja, aber das Krasseste war nicht diese Nachricht an sich, sondern was mit dieser Nachricht gemacht wurde. Du hattest mir abends eine Nachricht geschickt und meintest, also man hat erst nachmittags eine Nachricht geschickt, als diese Info rauskam, meinte so, ey, bei Promiflash sind irgendwie schon 6 Artikel, obwohl noch überhaupt nichts bekannt ist zu dem Thema. Abends waren es dann irgendwie 26. Ja. Ich hatte dir dann das ja vor, ich hatte es auch gepostet bei Twitter und wir beide hatten dann tatsächlich sogar überlegt, lass uns doch zusammen ein Video machen. Das Problem war diese Woche mal wieder, Robin ist einfach zu beschäftigt für die Welt des Internets. Deswegen haben wir es nicht zusammen gemacht und aber es wurde dann irgendwann so absurd. Ich hatte ja dir das geschickt, wie ich dir jedes Thema schicke für den Podcast. Aber in dem Fall, als ich dann selber so las, wie die Story-Überschriften waren, so, ne, also er ist früher gerne zur See gegangen. Plötzlich war dann wichtig, dass er an Bord Frauenkleider getragen hat. Dann hat sich jeder zu dieser Frauensache, jede News, die dann aufkam, wurde dann nochmal von jedem anderen kommentiert. Dann hat der Ex-Freund zu allem was gesagt. Dann war Olivia Jones da. Die haben dann Transgender-Experten zu Rate gezogen, weil er Frauenkleidung hatte. Also es ist wirklich halt so absurd. Also ich habe gestern so Sachen gelesen wie Carsten Spengemann, der damals Deutschland sucht den Superstar moderiert hat, wo der Kübelberg dabei war, der seit Jahren nicht mehr im Fernsehen war, wurde jetzt ausgegraben und dann hieß es, Carsten Spengemann hat seine eigene Theorie dazu, nämlich, dass der Daniel, der würde das so nie machen, der hat sich bestimmt abgesetzt. Und es ist wirklich, jeder hat dazu eine Meinung gerade oder will dazu was sagen. Und das ist so absurd geworden, dass ich dachte, komm, jetzt kann ich nicht mehr einfach nur twittern dazu, jetzt reicht es nicht, mir nur in den Lästerschwestern drüber zu reden. Da möchte ich mir jetzt mal ein Video von der Seele drehen. Und das ist es heißt Daniel Kübelberg und die Gier der Medien, die ekelhafte Gier der Medien. Guckt euch das an auf dem YouTube-Kanal Behind. Habt ihr wahrscheinlich schon. Habt ihr wahrscheinlich. Aber was ich noch viel spannender fand, waren dann die Kommentare unter dem Video. Es ist echt krass. Also was ich selber nicht erwartet hätte, ist, wie das Feedback war. Das war überwiegend positiv, muss man dazu sagen. Also das Video ist jetzt bei 160.000 Likes stand jetzt und 30.000 Likes und 160.000 Klicks, was eine krasse Klickrate ist, eine Like-Rate ist bei YouTube. Das ist bei meinen Videos ganz häufig mal so, da freue ich mich auch immer mega drüber. Du merkst aber bei dem Video sehr, dass, also, da sind ein paar Dinge mir aufgefallen. Erstmal fand ich es sehr interessant für die Klickzahl und für die Like-Rate und auch die Interaktionsrate. Das Ding hat 3000 Kommentare. Finde ich es wahnsinnig interessant, dass es nicht in den Trends gelandet ist. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass es nicht in den Trends gelandet ist, weil dann wäre wirklich der ganze Abschaum, der in den Kommentaren normal zu finden ist, in dieses Video gespült worden. Ich fand es aber sehr interessant, weil du auf der 2 ist gerade jetzt, stand jetzt ist die Bunte, mit einem Video, das genauso viel geklickt ist wie meins. Und du hast darunter sehr viele andere Sachen, die deutlich weniger geklickt werden wurden und so. Und also ich kann nur vermuten, aber. Aber was schreiben die Leute denn so? Die Leute in den Kommentaren. Mhm. Also du hast die Danke sagen. Du hast aber auch die, die sagen, ey, endlich schmort er in der Homo-Hölle. Du hast natürlich auch die begeistert darüber sind, zu erfahren, oder die wiederum schreiben, wer ist denn da? Der kenne ich nicht, ist mir egal. Also die. Obgleich sie nicht wissen, wer er ist, sind sie trotzdem nicht müde. Ich glaube, das sind deine Abonnenten, die das schreiben. Die dann schreiben, wer ist denn das und so, interessiert mich nicht, wenn sie also nicht interessiert. Diese Empathie und Anteilsnahme ist riesig. Genau, aber also es gibt wahnsinnig viele homophobe Kommentare, die ich löschen musste. Es gibt auch da, gerade weil ich in meinem Video ja auch den schwarzen Humor anspreche, es gibt die, die sagen, das ist halt schwarzer Humor, verstehst du nur nicht. Und die, die gleich die Gelegenheit nutzen, noch einen schwarzen Witz hinterher zu machen. Einen schwarzen, schwarzhumorigen Witz. Auch die werden gelöscht oder gesperrt bei mir, so, weil da kenne ich halt wirklich, das ist eine absolute No-Go-Area in meinen Kommentaren. Beleidigungen und solche Sachen, ey, das hat bitte woanders machen. Aber was ich sehr oder einfach nicht. Was ich sehr interessant fand, waren ganz viele Kommentare, die mir vorwerfen, auch Teil des Ganzen zu werden. Mhm. Also ganz viele Leute, die sagen, hey, das ist ja monetarisiert, du Heuchler. Ganz viele, die nicht verstanden haben, was Clickbait ist. Es ist so, ich habe dann irgendwann angefangen, drunter zu schreiben. Du hast den Namen Dani Kübelberg in einem Video Google über Dani Kübelberg geschrieben. Google bitte Clickbait. Clickbait bedeutet, dass du mit einem Thumbnail oder einem Titel eine Sache versprichst, die du dann im Video nicht einhalten kannst. Das heißt, du hast jemand zu einem Klick gebaitet und am Ende hast du ihn dann auch noch betrogen um den Inhalt, den er eigentlich erwartet hat. Das ist eigentlich die klassische Form von Clickbait. Mein Video dreht sich um Daniel Kübelberg und die Mediengier. Da ist nichts clickbaitig. Ja. Ne? Und ich fand es aber sehr interessant, dass sehr, sehr viele geschrieben haben, ey, gutes Video, aber hättest du den Namen nicht rauslassen können? Oder hättest du das jetzt zu machen, ist ja mal ein bisschen scheinheilig. Und ich denke mir, ist Kritik nur dann valide, wenn du A, das Video völlig, wenn du es anders benennst oder wenn du es 2 Wochen später bringst? Also es ist so, und ich finde die Leute auch alle wahnsinnig schade, die ein einzelnes Video, was eine Medienkritik ist und sich damit beschäftigt, dass alle anderen oder dass diese Boulevardmedien eben in der Masse sich wahnsinnig, also wir hatten gesehen, VIP-Nachrichten ist so ein YouTube-Kanal, der hat 48 Videos zu dem Kübelberg, nur zu dem Kübelberg-Ding innerhalb von 3 Tagen rausgedrückt. So, und da denke ich, es ist unglaublich. Und auch Promiflash hatte die 33, die im Video sage, die ist schon gar nicht mehr relevant gewesen. Ich glaube, die sind auch bei über 40 News am Ende gelandet. Und du hast ein Video gemacht. Ein Video. Darüber. Ja. Und das, also ich meine, ich verstehe dieses Argument aus einer gewissen Sicht, zu sagen, okay, klar, es geht um dasselbe Thema, aber. Natürlich. Und das ist immer das Problem. Wenn du über Medien, in den Medien dich beschwerst, dann ist das natürlich, ne, also da muss man schon einen Gedankengang mehr einrichten, um zu sagen, ich verstehe natürlich die Verhältnismäßigkeiten in dem Fall. Aber ich meine, theoretisch wäre es vielleicht ein symbolischer Move gewesen, die Monetarisierung auszuschalten. Aber wie gesagt, du hast vielleicht 80 Euro mit diesem Video verdient. Ich glaube nicht, dass es jetzt darauf ankam. Nicht davon mal abgesehen, aber es gab halt Leute, die meinten, ja, schalt doch das Video ab. Ich verstehe nur nicht, warum also für meine Arbeit ich nicht bezahlt werden sollte. Ich habe dem einen Typen auch geschrieben, der mir schrieb, nächstes Mal bitte die Monetarisierung ausschalten. Habe ich dann geschrieben, nächsten Monat bitte den Gehaltscheck wieder zurückschicken. Weil das Ding ist, also der Unterschied in der Argumentation, ich glaube, das haben jetzt viele nicht verstanden. Ich glaube, weil aber auch viele, weil das ist nämlich die Frage, wie kommen die Leute auf dieses Video und schreiben diese Kommentare? Das ist nämlich die Frage, dass viele über die suchen Daniel Kübelberg, weil sie geil sind auf diesen Shit. Ja. Dann finden sie deins, weil da natürlich Daniel Kübelberg im Titel steht. Das Ding ist, warum solltest du es nicht in den Titel schreiben? Es geht ja um die Berichterstattung über ihn. Es geht ja nicht darum, dass Leute generell keine Videos zu machen dürfen. Das habe ich auch gesagt. Ich habe auch gesagt, es geht nicht darum, dass niemand gar nicht über Daniel Kübelböck berichten soll, sondern es geht darum, dass nicht 48 Mal vereinzelte Medien die ganze Zeit, oder dass du Leute wie diesen Julian F.M. Stöckel, der als erste Amtshandlung am nächsten Morgen zu Sat.1 rennt, um dann gar nichts zu sagen. Also das war ja so witzig, dass all die sich zu Wort gemeldet haben, nichts dazu beizutragen hatten. Das waren zum Teil nicht mal entfernte Kumpels von ihm, bis auf Dieter Bohlen, der gesagt hat, er hat mal irgendwann mit ihm zu tun gehabt, und die haben ja auch seit Jahren, kennen die sich nicht. Dessen Fail, ne? Es gab auch viele, die sagten, über seinen Pullover sich aufregen, ja, was aber soll das? Das war doch ein absichtliches Alter. Ding. Also ich will ihm nicht mal Absicht unterstellen, aber es gab ja viele, die gesagt haben, der hat bestimmt morgens einfach Gedanken verloren. Was ist das denn für ein Zufall? Den ziehst du halt einfach aus. Und wenn er nichts drunter trägt, dann machst du kein Video. Also dann warte doch einen Tag länger. Das ist halt wirklich, dann ziehen am nächsten Tag ein weißes oder abends ein weißes T-Shirt an und mach dein Video einfach später. Aber das ist ja dann wirklich so schnell irgendwie Kasse machen oder was heißt Klicks machen oder sich einreihen, damit in dem Fall ist es ja so, Dieter Bohlen, die meisten Medien haben darüber berichtet, dass er was dazu gesagt hat, weil er ihn ja groß gemacht hat. Und das hat der Bohlen natürlich hat er gerochen und hat deswegen so schnell wie möglich dieses Video rausgedrückt, hat vergessen, dass er diesen Pullover anhat oder es halt einfach nicht begriffen, weil er kein Englisch kann oder generell ein bisschen blöde ist. Also aber, um es nochmal kurz zu erklären, also in diesem Video, wo er quasi seine Anteilsdame dazu ausspricht, dass Dani Kübeck angeblich in den Ozean gesprochen hat, hat er einen Pulli auf dem groß draufsteht, Be One with the Ocean. Also es ist halt einfach, also what? Das kann doch nicht aus Versehen passiert sein. Okay, aber guckt euch das Video von David an. Selbst wenn, da jeder, also wow. guckt euch das Video von David an, guckt mal in die Kommentare. Und eine Sache, die ich generell, glaube ich, dazu sagen würde, also einmal das Thema Zensur von Kommentaren, und das Thema auch positive Kommentare hinterlassen. Ich finde, wir können in Deutschland super viel bewegen, weil die am lautesten schreien, sind immer die Idioten. Dass man auch, wenn man mal ein Video gut findet oder was Positives, einfach nur sagen so, hey, danke für deine Arbeit. Haben jetzt einige sowas gemacht. Einfach als Kommentar zu schreiben, das macht so viel. Das macht auch so viel, finde ich, für mich, wenn ich ein Video von mir angucke und ich, aber auch von anderen Leuten, und ich gucke in die Kommentare und ich sehe einfach mal den einen positiven Kommentar zwischen diesen anderen 10 Idioten, die einfach nur haten oder Blödsinn schreiben. Das macht so viel aus. Das ist wirklich so der Lichtblick und das finde ich ganz toll. Deswegen das gerne mehr machen. Wir beide ähneln uns in der Hinsicht ja sehr. Wir waren schon bei Nerdscope, warst du ja auch immer derjenige, der die Kommentare beantwortet hat und bist es, glaube ich, auch auf deinem Kanal, so wie ich, dass du hast. Ich lese jeden Kommentar. Ja, also ich lese auch sehr viel, nicht immer, aber jetzt bei solchen Sachen dann schon eher, weil wenn ich merke, dass so eine Welle an Kommentaren kommt, versuche ich eigentlich auf einen zu reagieren, in der Hoffnung, dass alle anderen erstmal die anderen Kommentare lesen, aber das ist total müßig, weil die meisten gucken ja nicht mal das Video zu Ende. Wir schweigen denn, dass sie dann andere Kommentare lesen und gucken, ob ich da schon mal reagiert habe, aber weil ich, das eine Argument habe ich mehrfach versucht zu entkräftigen, immer wieder zu sagen, so, hey, Kritik kann auch stattfinden ohne, das lesen die aber gar nicht. Das muss ich dann immer wieder schreiben, bis mir dann wirklich das dann ausgeht. Aber wenn dann, wie in dem Fall, hunderte Kommentare so sind, dann fällt es mir dann schon stark auf. So. Und dem gegenüber stehen aber, also ich würde rund sagen, 2200 Kommentare, die wirklich, wirklich positiv sind, wo Leute sich dafür bedanken. Deswegen ist das immer so, ich weiß auch selbst, dass ich da leider sehr nitpicky bin oder mich zu sehr beeinflussen lasse. Aber ich finde, ein negativer Kommentar fällt halt einfach 10-mal mehr ins Gewicht, weil du halt die dummen Kommentare so runterziehst. Mich ärgern auch so die, wo ich denke, wie dumm sind Menschen? Also warum muss ich mich, ich habe vorhin mit einem diskutieren müssen, der mir erklären wollte, weil er hat mich als dreckigen Spast bezeichnet und wollte mir dann erklären, nachdem ich gesagt habe, man, verzieh dich, dass es ja nur seine Meinung sei und wie es denn sein könne, dass er seine Meinung hier nicht äußern dürfe, wo ich dann sage, das ist keine Meinung, das ist Beleidigung und die ist in Deutschland strafbar, du Vogel, also verzieh dich. Gut, Vogel habe ich mir gesagt. Aber, und direkt zurückstrafbar. Aber dass ich solche Argumente immer noch lese, oder Argumente ist ja fast schon zu hochgegriffen, aber das ist das bin ich auf meinem Kanal einfach nicht gewohnt, glaube ich. Das kommt noch dazu. Le Floyd oder auch Dr. Freud, die nicht ganz so krass, aber was ich bei Le Floyd ja immer schon, Flo, was der in seinen Kommentaren zum Teil ertragen muss, da dachte ich immer, dass der noch nicht die Lust am YouTube-Machen verloren hat. Habe ich auch nicht verstanden. Ja, also das Ding ist, dieses Thema Zensur, ich finde das so spannend, weil selbst bei Alex Jones stand das auf der Webseite bei Infowars, der sich ja immer darüber aufregt, dass alle ihn zensieren, dass, und ist eigentlich ein ziemlich gutes Statement, was er da hatte, nämlich, du bist hier auf dieser Plattform als Gast in meiner Community. Ja. Das ist eine Gemeinschaft, eine Community, und jede Gesellschaft seit der Steinzeit hat Regeln. Jeder Stamm hat Regeln, und wer sich nicht an die Regeln hält, wird aus dem Stamm ausgestoßen, weil sonst der Stamm nicht funktionieren kann, also die Gesellschaft nicht funktionieren kann. Deswegen haben wir Gesetze, und eine Regel, und die legen wir aber auch ganz klar fest, sind Community Guidelines, sind deutsches Recht, was Beleidigungen angeht, und sind eben Sachen, die ich als Creator auf YouTube einfach klar als Regel sage und sage, ey, beleidigt keine anderen Leute, beleidigt nicht einfach generell, sondern wenn du also es hilft dir auch mehr, wenn du wirklich mich kritisieren willst, hilft es dir mehr, dass dein Argument gehört wird, wenn du es konstruktiv formulierst. Das denke ich mir auch so. Also wenn ich einen Kommentar lese, der auch eine halbwegs sachliche Kritik enthält und dann aber mit du Arschloch oder du Schlampe oder was auch immer endet, anfängt oder mittendrin belegt ist, dann lösche ich den Kommentar sofort. Ich will keine Beleidigungen in meinem Kommentarbereich, weil ich halt denke, du hast dir in dem Moment sofort das Recht genommen, hier mit zu diskutieren. Versuch es ohne diese Beleidigung, und dann ist es alles cool. Dann ich reagiere ja auf solche Kommentare immer wieder, weil ich will zwar nicht jeden umstellen, aber umstimmen, aber zumindest meine Seite der Perspektive wäre ja für den anderen, wenn er denn überhaupt gewillt ist. Und das ist ja heute oft das Problem. Es geht ja häufig darum, nur zu trollen, nur zu zerstören. An einem Diskurs sind die meisten ja gar nicht irgendwie. Ich hatte heute wieder einige Fälle, wo ich reagiert habe und dann jemand schrieb, oh, eigentlich wollte ich nur trollen, sorry, lol, wollte ich dir noch schreiben. Also ganz viele, die nicht erwarten, dass ihnen geantwortet wird. Manche hoffen auch durch diese Art und Weise, dass ihnen geantwortet wird. Und das ist eigentlich unser beider Fehler, dass wir solchen, das habe ich dir früher bei Nerdscope immer gesagt, reagier da nicht drauf, weil dadurch provozieren wir eigentlich mehr negative Kommentare. Aber ich finde gerade bei so einem Thema, also das war jetzt ein Thema, wo du ja wirklich ein Zeichen setzen wolltest, wo du sagen wolltest, guck mal, wie schlimm das ist. Und wenn dann Leute kommen und auf eine andere Art und Weise so eine ähnlich blöd sich verhalten. Genau, das relativieren zu versuchen oder dem anderen dann noch eine Böswilligkeit unterstellen wollen. Ich meine, das sind meist natürlich Leute, die mich nicht kennen, die meine Entwicklung auch nicht kennen und die auch nicht verstehen, ey, ich habe jetzt 3 Monate kein Video gemacht. Und gab ja Leute, die dann gesagt haben so, jetzt hast du 3 Monate auf das Thema gewartet. Da habe ich gesagt, ich habe jetzt 3 Monate nur auf Daniel Kübelböck gewartet. Gott sei Dank hat er sich jetzt gerade umgebracht, denn hätte es noch länger gedauert, hätte ich halt monatelang kein Video machen können. Was für eine blödsinnige Art und Weise zu argumentieren. Ja, aber ich würde sagen, wir lassen das Thema dabei. Und wenn ihr, also gerade beim Thema Selbstmord, wenn ihr da Hilfe benötigt, gibt da viele, viele Services, die da wirklich gut sind, holt euch Hilfe. David hat die auch bei sich unten im Video noch verlinkt. Und ich würde sagen, wir kommen zum weiteren Thema diese Woche, was bei weitem nicht so ernst ist, aber ähnlich dumm. Und zwar die Prank Bros waren in den Trends. Die Prank Bros, um sie zu erklären, ich weiß nicht, hatten wir sie hier schon mal? Ich glaube nicht. Am Anfang haben wir ja immer noch Namen erklärt. Die Prank Bros kann man ganz kurz umreißen. Es sind 2 Brüder, die damit groß geworden sind, am Anfang sich entweder Streiche zu spielen, von denen wirklich jeder 5-Jährige hat annehmen müssen oder klar erkennen können, dass sie gefaked sind, wie Viagra ins Getränk machen, und dann rennt er mit einem Ständer rum, der halt 7 Meter lang ist. Einer ist und dann Dinge essen. Mhm. Also Challenges, wo sie nebeneinander sitzen und Dinge essen. Diese Videos sind oftmals. Du sagst, es hört sich so an, als wäre das, aber es ist tatsächlich so. Die sitzen nebeneinander und essen Dinge. Und diese Videos sind, ich habe die häufig geguckt, sind oftmals wahnsinnig zäh, weil sie auch ewig dauern, und jetzt aktuell sind sie gerade in den Trends mit einem Video. Wir hatten ja neulich erzählt, dass irgendjemand in England ein Video gemacht hat, wo er aus dem Wasser einen Schatz geborgen hat. Das hat dann Simon Desio nachgemacht. Simon Desio hat es nachgemacht, und nachdem der damit Erfolg hatte, haben sich die Prank Bros gedacht, Später. Content aus Amerika, oder aus England, den wir klauen können, let's do it. Also da ist auch ganz viel einfach Content, den man 1:1 schon überall anderswo Jahre vorher gesehen hat. Und jetzt haben sie aber jetzt haben sie etwas geschafft, das habe ich so noch nie gesehen. Das ist wirklich eine Leistung. Und zwar, einige von euch werden es wissen, bei YouTube ist es so, dass man nur einmal Werbung schalten kann in einem Video. Es sei denn, das Video ist ungefähr 10 Minuten oder ein bisschen drüber lang. Es wird gerne mal Leuten vorgeworfen, die Content über 10 Minuten machen, dass sie das Video ja nur länger gemacht hätten. Ja. Das habe ich tatsächlich öfter, wenn ich mal ein Video habe, was 10 Minuten 30 ist, einfach weil ich 10 Minuten 30 was zu erzählen hatte, so, aber das hast du doch nur gemacht, um mehr Werbung zu schalten. Das Ding ist, in dem Video ist bei mir nie mehr Werbung, weil ich noch nie zwischendrin Werbung auch wirklich ja, ja. Ich hab so geil, wenn dieses Argument kommt. Wobei, ich habe das neulich bei einem Video von mir gesehen, da war mittendrin Werbung geschaltet, hatte mich jemand darauf aufmerksam gemacht, da habe ich gesagt, nein, nein, das, du musst dich irren. Ich weiß nicht mal, wo das Häkchen für die Mid-Rolls und so ist. Und habe dann selbst geguckt und ja, es war Werbung in der Mitte und ich dachte so, das kann doch nicht sein. Und die einzige Erklärung, die ich dafür haben kann, ist, weil die Netzwerke haben ja Zugriff auf den Kanal, dass zu der Zeit, wo ich noch bei Studio 71 war, Studio 71 eigenhändig, eigenmächtig, weil das haben sie bei anderen Kanälen, habe ich das immer wieder gehört, dass sie das umgestellt haben und selber Werbung mittendrin gemacht haben, wo ich denke so, Alter, das so, du kannst das, glaube ich, auch automatisiert einprogrammieren, dass das automatisch passiert. Ja, das muss man doch mit mir absprechen. So. Und ich dachte so, wow, okay, also dann kann ich natürlich verstehen, wenn manch einer vielleicht denkt, dass ich das gemacht habe. Aber mir haben Leute immer geschrieben, wenn ich unter 10 Minuten gelandet bin, Ehrenmann unter 10 Minuten. Ja, es ist ohne, so ein, es ist ohne so zu ein verstehen. Quatsch. Also, das, also, ja, das ist also wirklich klar, Quatsch. Wenn das Video Inhalt hat, wo du sagst so, ey, jetzt ist es einfach zu zäh geworden, das hat er doch bestimmt nur gestretched und dann ist 5-mal Werbung drin, okay. Aber das Ding ist, bei den Prank Bros, da sind die Videos halt generell einfach so zäh. Aber jetzt haben sie halt bei einem Video, was, wo es halt einfach, das ist sowieso so langweilig. Es hätte, glaube ich, keinen Unterschied gemacht, ob man da noch 2 Minuten dranhängt oder nicht. Das Video, was sie haben, vielleicht haben sie es erst im Schnitt gemerkt, war nur 8 Minuten lang. Und dann haben sie einfach in den letzten Frame von diesem Video, haben sie gescreenshottet und als Freeze-Frame nochmal 2 Minuten stehen lassen, um dann in der Lage zu sein, 5-mal in dem Video Werbung zu schalten. Die haben doch einen Countdown laufen lassen. Nicht nur sogar einen Countdown? Nur den Freeze-Frame gesehen. Die, uns hatte jemand im Reddit-Forum, hatte uns das doch verlinkt, da haben sie am Ende einen Countdown ablaufen lassen, so der darauf schließen lässt, oh, jetzt kommt noch was. Aber nach Ablauf des Countdowns ist das Video halt vorbei. Geil. Und das ist, das endete bei 8 Minuten irgendwas und läuft dann wirklich noch 1,5 Minuten oder 1 Minute 50 läuft dieser Countdown noch ab. Ja. Und das ist wirklich kann auch für die Watchtime nicht besonders gut sein, was eigentlich das den Kanal abstraft, aber es ist halt einfach aber das ist, oh, das ein harter, eine harte Ausnutzung von diesem System und kann eigentlich auch... Das ist ein Verstoß gegen die Community-Guidelines. Ich bin mir sehr sicher, dass das ein Verstoß ist. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich steht das nirgendwo in den Guidelines, weil niemand auf die Idee gekommen ist, dass irgendjemand das durchzieht. Aber die haben es halt gemacht. Das ist wahrscheinlich jetzt nachreichend. Das gerade dieses Schatzsuche-Video, was ich jetzt gesehen habe, da haben sie sich einen Spaten und ein... so ein Metalldetektor. Ich wollte einen Witz mit dem anderen Bruder machen, aber... Also. Weil einer ist ein Spaten, weißt du? Aha. Ach so. Nee, da haben sie sich aber Spaten und einen Metalldetektor geholt und gehen dann auf ein Feld. Und also erstmal, es fängt halt an, gerade Marvin, es ist gerade Post drin gewesen im Briefkasten und da hat uns jemand eine Schatzkarte reingemacht. Holt er diese Schatzkarte und das ist halt wirklich so schlimm. Und wir wundern uns gar nicht und wir fahren da jetzt einfach mal trotzdem hin und es ist so fake, es ist alles so schrecklich. Und dann laufen sie da hin zu diesem Feld und dieses Hinlaufen spulen sie halt in vielfacher Geschwindigkeit vor und es passiert nichts in dieser Zeit. Das sind rund 2 Minuten, wo sie nur hinlaufen, zwischendrin slowt es immer wieder runter und dann man sieht sie, wie sie sagen, boah, ist das lange, ist das noch weit? Und die kommen bei Minute, also das Video geht, glaube ich, 13 Minuten, bei Minute 4 oder 5 kommen die erst auf dem Feld an, sind dann nochmal am Suchen mit diesem Metalldetektor, auch das. Anstatt, dass sie halt einfach am, Gott. Und also wirklich diese Schädelsache wird erst bei 10 Minuten oder so gezeigt, ist super plump aufgelöst und ich habe mich danach geschämt, dieses Video geguckt zu haben. Ja, Ich schäme mich mit für dich. Auf der 1 in den Trends und ja, das ist einfach nur, einfach, du fragst einfach, dich halt, was schlimm. Ist wrong mit der Gesellschaft. Aber das wollten wir euch mal aufklären. Also falls ihr als nächstes bei Simon Desue einen Countdown in den oder einen Freeze-Frame seht, dann wisst ihr, woher er es jetzt her hat. Ich mache jetzt nur noch 30-Sekunden-Videos und dann 9 Minuten 30 Freeze-Frame. Genau. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar nicht nur die Lästerschwestern decken jede Woche auf, sondern jetzt auch investigativer Journalismus von BuzzFeed.de. Also eigentlich ist es BuzzFeed News. Da muss man unterscheiden, wie ich heute selber gelernt habe. Aber da kommen wir am besten gleich drauf. Die Geschichte geht so. Ich hatte tatsächlich schon letzte Woche davon gehört, weil ich bin ja mit einigen Leuten noch befreundet, die bei Ströer arbeiten. Genauer. Ich dachte, du wolltest gerade dann einen Punkt setzen. Ich bin ja noch mit einigen Leuten befreundet. Ende. Danke, dass ihr zugehört habt. Ein paar Freunde habe ich noch. Ein paar Freunde. Ja, ich nach diesem Podcast habe ich noch ein paar Freunde, die mit mir reden. Nee, nach dem Podcast habe ich, glaube ich, weniger. Die halt mir schon davon erzählt hatten. Namentlich jemand, der mit Watson zu tun hat und Leute, die mit Giga zu tun haben eben, oder auch mit Ströer Media Brands. Und was ich ja schon seit längerem weiß, ist, dass die mit den Facebook-Seiten ganz schön viel Schabernack treiben. Und das hat BuzzFeed jetzt aufgedeckt. Was ich ganz spannend finde, weil also für mich ist das keine Aufdeckung, weil ich wusste das. Und ich dachte auch, dass man das so in Social-Media-Kreisen, dass das auch bekannt ist, dass so mit Facebook-Seiten gearbeitet wird. Wir beide wissen das. Ich glaube aber schon, dass, weil es ja auch so ein öffentlicher Artikel ist, dass das auch den normalen User irgendwie erreichen und soll. Und anscheinend die Kunden. Ja, ich hatte eine längere Diskussion, weil ich der Meinung war, auch heute auf Facebook mit Moritz Meyer, der hatte mal auch ein Interview mit uns geführt ist so Medienjournalist auch. Und der beglückwünschte BuzzFeed und sagte halt so, hey, cool recherchiert. Und ich habe dann gesagt so, naja, coole Recherche sieht anders aus, weil ich fand den Artikel jetzt nicht so dolle. In dem Artikel kommen wir gleich drauf zu. Ich meine, also was sie recherchiert haben, ist, dass Facebook-Seiten Ströer im Impressum haben und einen speziellen Link benutzen, der immer go.irgendwas ist. Also ja, das ist, jetzt, also, ist ja. Geht auch als Recherche durch, aber ich fand in dem Artikel las man ganz viel von und ganz viele auf den Facebook-Seiten schreiben Kommentare wie nur noch Sachen, die ich nicht lesen will. Also das hast du immer wieder gelesen. Immer wieder als Argument für, also statt tatsächlicher Fakten und auch ein bisschen Hintergrundrecherche, kam ganz viel, und dann hat Peter aus Marburg geschrieben, das finde ich aber gar nicht mehr so toll, dass hier keine 90er-Retro-Sachen sind. Ja, und dann immer nur, und Ströer hatte dazu keinen Kommentar. Genau, und ich hatte ihm dann eher als Argument gebracht, dass es für mich eher wirkt wie einen Konkurrenten ausschalten. Das ist das, vielleicht das wollen wir erstmal kurz drüber reden, genau. Aufgedeckt haben, mach das mal. Und zwar, folgende Sache ist seit längerem bekannt, und ich glaube auch Ströer ist nicht das einzige Unternehmen, das das macht, aber die sind auch in der Branche dafür relativ bekannt. Und zwar haben die sehr viele Facebook-Seiten, eigene, die teilweise halt eben von ihren eigenen Marken sind, aber eben teilweise auch einfach solche generischen Facebook-Seiten wie Retro 90er Jahre, Kinder der 90er genau, Jahre, Kinder 90 oder so. Unnützes Wissen, unnützes Wissen zum Beispiel, riesengroß. Unnützes Wissen zum Beispiel. Das sind halt Seiten, die denen gehören und die sie aber in den meisten Fällen wohl nicht selber aufgebaut haben, sondern jemand anderes hat das halt gemacht. Zu einer Zeit, als Facebook-Seiten ja noch so der große Shit waren. Ja. Das ist, glaube ich, auch nicht mehr so. Und die haben die dann aufgekauft. Und ihr eigenes Impressum da drauf geplatscht, wo nochmal eine andere Sache ist, das ist anscheinend wohl nach Facebook-Richtlinien gar nicht erlaubt, diese Facebook-Seiten zu kaufen, aber ich glaube eher das kleinere Problem an der Sache. Und dann haben die diese Reichweiten genutzt, um ihre eigenen Seiten oder aber auch Webseiten oder Projekte von Kunden, die bei ihnen dafür Geld gegeben haben, zu pushen. Und das ist eine Sache, die habe ich selber schon beobachtet bei vielen Projekten. Und zwar ist es einfach so, du sagst halt, hey, ich hätte gerne ein bisschen Reichweite da drauf auf Facebook, gehst an so eine Plattform wie Ströer und sagst, hey, retweetet quasi auf Facebook, also shared einfach meinen Beitrag, und dann kriegst du die Reichweite von dieser Seite noch mit oben drauf. Ja. Und das ist eigentlich gang und gäbe gewesen. Jetzt hat BuzzFeed da eben zwei Sachen angemerkt, die ich sehr gut finde. Und der eine ist, das ist halt nicht als Werbung gekennzeichnet. Ja. Das ist natürlich eine Sache, die vermutlich die Landesmedienanstalten interessiert, weil eigentlich ist das ja, also wenn jetzt sogar schon das Taggen von Seiten auf Instagram Werbung ist, dann ist das Geld dafür anzunehmen, dass du einen Werbeartikel retweetest, wahrscheinlich garantiert Werbung. Ja, oder auch auf eigene Marken immer wieder zu führen. Das ist ja eine Sache, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme. Genau, und das ist nämlich das Ding. Das Zweite ist, dass sie halt für Kunden quasi Reichweite verkaufen. Und das ist eine Sache, die habe ich schon länger gesehen. Und zwar gibt es eine ganz große Agentur, die so in den letzten, ich würde mal sagen, 2 Jahren richtig explodiert ist in diesem Social Media Markt. Die heißt Stoyo. Das ist eine Firma, die quasi virale Facebook-Videos für Marken verkauft. Zum Beispiel für die Telekom oder die Deutsche Post oder ganz viele unterschiedliche Unternehmen, die halt ihre, ich glaube, bei der Deutschen Post war das irgendwie, dass sie so ein neues E-Postauto hatten, ne? Und dann haben die so ein typisches Facebook-Video gemacht, weißt du, so mit Untertiteln, ganz kurzen Bildern, kein Text drüber, sondern nur Musik, also kein Voice-Over drüber, sondern nur Musik. Und dann kommt dann drüber, kennt ihr schon das neue E-Auto von der Deutschen Post? In nur 3 Minuten wird es aufgeladen. Und weißt du, immer so ein Scheiß, so diese typischen, weißt du, was ich meine? So diese ganz typischen Facebook-Erklärvideos mit diesen immer so einer Texteinblendung, und denkst so, ah, das ist ja sehr spannend anzugucken. So, das war ist halt bezahlt von der Deutschen Post, die produzieren das. Und ich muss auch sagen, ich glaube, die Videoproduktion von denen ist auch richtig gut. Und da sind coole virale Videos bei rausgekommen. Nur verkaufen die das halt als organisches Ding. Also, die verkaufen an den Kunden, ihr müsst kein Media-Budget ausgeben. Weil normalerweise gibst du ja für Werbung Geld aus, dass eben dass der Werbespot als Pre-Roll zum Beispiel bei YouTube läuft und das ist dann dein Media-Budget oder es läuft halt im Fernsehen, dafür gibst du Media-Budget aus. Und deren Selling-Point ist halt eben, dass sich das organisch verbreitet und Leute das teilen. Und ich glaube, dass das auch passiert. Aber die Frage, die ich mir halt direkt gestellt habe, wie sorgt ihr denn dafür, dass es im ersten Moment direkt sich erstmal organisch verbreitet? Weil ihr sagt ja, es ist organisch und es ist kein Media-Budget. Und so wie ich das verstanden habe, ich weiß nicht, ich bin mir nicht 100% sicher, deswegen sage ich das jetzt mit dieser Warnung dazu, aber so wie ich das verstanden habe, nutzen die genau solche Seiten, unter anderem wahrscheinlich sogar von Ströer, die eben so eine Reichweite haben, lassen die das Video teilen, damit erreichen sie dann 100.000 Leute oder sowas und von denen teilen dann vielleicht 5.000 oder so das selber, weil es halt tatsächlich ein gutes Video ist. Mhm. Und das verbreitet sich dann danach irgendwie organisch oder so. Ja. Und das ist halt dieser Prozess. Und sie behaupten halt dann, das wäre organische Reichweite, aber eigentlich ist es halt Media-Reichweite, nur dass die Leute dann hinterher, weil es auf Facebook ist, Bock haben, es zu teilen. Ist ein bisschen sozusagen, als wäre Influencer-Marketing ja organisch, ja, ja, weil ein Influencer ja darüber geredet hat und jetzt haben die Leute das in dem Content gesehen. Das ist ja dann trotzdem Marketing. Und du musst es halt in dem Fall eigentlich natürlich als Werbung kennzeichnen und es ist vielleicht auch den Kunden gegenüber nicht besonders transparent, wenn du halt so eine Seite wie unnützes Wissen nutzt, um deine Werbung erstmal zu pushen. Ja, ja. Ne? Also das ist halt auch so eine Frage, angeblich, das wird so in dem BuzzFeed-Artikel so dargestellt, angeblich sind wohl viele Kunden nicht damit zufrieden und was halt auch spannend ist, diese Facebook-Seiten werden halt damit getötet, weil klar, die Leute das natürlich eigentlich für unnützes Wissen abonniert haben. Und das, was wir stattdessen bekommen, ist halt Clickbait-Shit. Ich glaube auch, dass also dass Facebook dasteht, wo es heute ist, nämlich am Rande der Bedeutungslosigkeit, wo Leute wie wir selbst sagen, also ich zum Beispiel auf meiner Fanseite mache gar nichts mehr, liegt unter anderem daran, also das hat natürlich auch viel mit dem Algorithmus von Facebook zu tun, der irgendwann kam und dafür gesorgt hat, dass ich bezahlen muss, damit meine Freunde wissen, was ich eigentlich mache. Und hat aber auch damit zu tun, dass diese Clickbait-Katastrophe, die da eingeschlagen ist und jeden erreicht hat. Also wirklich von so Sachen wie heftig.co sie irgendwann zu so wirklich auf die Spitze getrieben hat, die macht ja jeder mittlerweile. Die GameStar sogar oder andere Magazine wie der Spiegel oder so, selbst die seriösen, ehemals seriösen Sachen, Focus, wie sie alle heißen, machen das alle. Und es ist, ich hatte es vor einer Weile mal gepostet, dass ich richtig glücklich bin, der M-Games zu folgen. Nun bin ich großer Fan, aber das sind mit die letzten aus Videospielzeitschriften Deutschland, die tatsächlich Spiele relevante Inhalte auf ihrer Seite posten und nicht sowas machen. Diese Top 10 Fortnite-Items kannst du diesen Monat freischalten. Ja, oder dieser Ich-Modus, als ich das gelesen habe, ne? Also da sitzt ja immer irgendwie auch ein Social-Media-Stratege dahinter, der dann vorgaukeln soll, so eine Nähe und halt auch einer der Leser zu sein. Dadurch wird so diese komische Ansprache da immer gewählt. Und das funktioniert für mich alles gar nicht, aber gibt nur noch ganz wenige, die das tun. Ich habe das Gefühl, dass gerade sowas dazu geführt hat, dass niemand mehr auf Inhalte klicken will, weil du entweder irgendeinen Kram bekommst. Früher war es sogar gerne mal so, dass du auf irgendwas gelandet bist, das gar nichts damit zu tun hatte. Das ist auch sehr häufig vorgekommen. Als jemand, der bei Ströer, ich habe bei Ströer ja nicht gearbeitet, sondern ich war im Vorgänger. Und ich kann mich noch erinnern, dass unser damaliger Chef, da ist Ströer noch gar nicht im Bunde gewesen, sondern da war das Ganze noch die Ikona GmbH. Das war der Vorgängerverlag, der dem Giga und gehörte und diese anderen Portale, die sie dann auch noch dazugeholt haben. Und da war es schon immer so, dass unser Chef wahnsinnig geil darauf war, was zum Beispiel Spieletipps gemacht hatte. Spieletipps war damals das größte Spielemagazin auf Facebook, weil die mit einem relativ cleveren Kniff ihre ganzen Komplettlösungen und Spieletricks und Sheets genutzt haben, um die Leute, die darauf geklickt haben, einfach durch die Google-Suche, haben die ja einen wahnsinnigen Traffic erzeugt, wieder zurückgeführt auf die Facebook-Seite, wo die dann geliked haben. Dadurch haben die sich auf beiden Ebenen aufgebläht und das hat dann zu einem Punkt geführt, wo sie auf der Seite sehr groß waren und auf Facebook. Bei jedem Posting, was sie gemacht haben, hast du gesehen, halt 40 Likes, 8 Likes, 33 Likes, manchmal auch 250 Likes, aber bei einer Reichweite von 1,5 Millionen, die damals schon hatten, war das immer wieder absurd zu sehen. Und unser Chef war wahnsinnig geil darauf zu sehen, wie du das irgendwie hinbekommst, hat das versucht zu irgendwie zu kopieren, und erst als Ströer dann den Laden gekauft hat, ist das so richtig durch die Decke gegangen. Und ich hatte neulich mit einem Kumpel geredet, weil die ja Watson gelauncht haben. Das ist so ein Newsportal, was in der Schweiz wohl schon relativ gut funktioniert hat, dann hier nach Deutschland kommen sollte. Und wie zum Beispiel bei Joyce, das war ja auch so ein TV-Sender, der so Giga-ähnlich war, der auch, glaube ich, in der Schweiz richtig groß war. Ist auch da immer noch gibt, glaube ich. Genau, und hier monumental gescheitert ist, ist das irgendwie so mit Schweizer Dingen. Außer der Toblerone funktioniert ja dem Taschenmesser. Funktioniert ja nicht so viel. Und hatten, im, glaube ich, in den ersten Wochen schon vermeldet 14 Millionen Zugriffe. Und da also ich bin sofort hellhörig geworden, weil wir alle dachten so, ja okay, also was sie halt gemacht haben, ist diese typische Strategie auf all diesen Plattformen. Also wenn du am Bahnhof standest, hast du zum Beispiel von Dr. Freud oder von Klängern, das sind so die, die mir aufgefallen sind. Du hast auch diese Bla-Bla-Bla-Werbung gesehen, wo niemand so richtig wusste, zu was gehört die, hat sich dann herausgestellt, war Watson. Das ist ja das Krasse an Ströer, muss man sagen, den, also das ist ja eigentlich... Dem gehört jede einzelne genau, die eigentlich kommen die ja so, also ich weiß nicht, ob die herkommen, aber eigentlich sind die ja sehr stark, und dieses Digitalgeschäft kommen erst an zweiter Stelle in dem Out-of-Home-Werbebereich. Also denen gehören diese ganzen Billboard-Plakat-Dinger, die man draußen sieht, und halt auch ganz viel an diesen Bahnhöfen, diese elektronischen Werbetafeln. Wo die Videos da, und da siehst du dann ganz häufig von Giga-Fixu, irgendwelche. Das sind alles die eigenen Marken, die natürlich zum Content genutzt werden, aber die gleichzeitig natürlich auch genutzt werden, um die Impressions zu hören und erhöhen, um dann die Werbeeinnahmen da hochtreiben. Aber das funktioniert halt auch wohl nicht ganz so. Also gerade auch bei Watson soll es wohl auch so sein, dass man wohl auch wieder gesehen hat, dass das nicht richtig funktioniert. Dass dann Leute nicht sagen, ich gehe jetzt nochmal nach Hause, gehe nochmal bei Watson gucken. Sondern dann wahrscheinlich eher, wenn sie das sehen und so aus dem Augenwinkel die News mitnehmen, dass sie dann vielleicht einfach bei Google das nochmal eingeben. Aber diese 14 Millionen Zugriffe habe ich, wie ich dann erfahren habe, dass die über Facebook gekommen sind. Weil die einfach Ströer über sämtliche dieser Seiten, die wir schon genannt haben, das laufen lassen und dann den Traffic künstlich hochdrücken. Und jetzt, glaube ich, im dritten Monat oder vierten Monat seit Bestehen sind sie wohl auf, ich glaube, 7 Millionen Impressions. Also ich glaube, um die Hälfte sind sie gesunken. Das sind, also ne, man müsste eigentlich meinen, das geht nach oben, weil dieser organische Zugriff ja käme. Ja. Aber zeigt sich halt immer wieder, dass, also ich finde es dann auch so abstrus, dass diese Betrügereien dann auf einem Level passieren, wo solche absurden Zahlen kommen, die ich natürlich... Vielleicht muss man noch erklären, warum das Betrügereien sind. Das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Das Ding ist, was diese, wenn die Facebook-Reichweite dafür sorgen würde, dass die Leute auf den Artikel klicken und dann auf der Seite bleiben und sich dann mit der Seite wirklich auseinandersetzen und sagen, ey, voll cool, dass ich diesen Artikel über Facebook gefunden hätte, den hätte ich mir sonst nicht angeguckt. Das wäre eine andere Sache. Aber, und das ist das, was BuzzFeed da so ein bisschen mit aufgedeckt hat, ist, dass die Leute, die halt über Facebook da draufklicken, auf Clickbait reinfallen. Da ist das, also die haben so ein paar Beispiele genannt, dem Artikel empfehle ich mal durchzulesen. Richtig krass, was für krasse Clickbait-Beispiele da dabei sind. Wo halt, und das ist wirklich Clickbait. Da geht es halt darum, dass du wirklich in die Irre geführt wirst, worum es geht. Leute klicken darüber auf die Website. Natürlich sind sie dann enttäuscht und bleiben vermutlich nicht unbedingt lange da. Und am Ende gerade wenn eine Seite wegen irgendwelchen unnützen Wissen, also man konnte ganz viele Beispiele lesen, wo Leute geschrieben haben, wo ist denn hier das unnütze Wissen? Nur dieser Artikel hier ist unnütz oder auf dieser Retro-Seite oder es gab so eine Hausfrauen-Seite, wo sie dann auch ihre Sachen gepostet haben, die dann nicht zu suchen haben, wo die User das natürlich nicht wollen und dann abwandern und sich beschweren. Genau, und die klicken aber einmal drauf, weil sie es halt in ihrer Timeline sehen und denken so, oh was? Ja. Diese 10 Hausfrauentricks werden dich zum Weinen bringen. Oh, das muss ich mir angucken. Dann kriegen sie drauf. Oh, ist das ganz anderes? Ja, shit. Und gehen wir weg. Und natürlich ist das nicht unbedingt der Traffic, den ein Werbekunde auf der Plattform haben will. Ich bin mal gespannt. Ich finde das halt wahnsinnig schade, gerade weil Watson zum Beispiel ist ja eigentlich eine Plattform, ist ja gar nicht schlecht. Aus irgendeinem Grund geht es immer ganz viel um Ströer, aber das liegt tatsächlich unter anderem daran, weil ich halt finde, dass sie in vielen Bereichen dem Online-Journalismus schaden. Ja. Aber Watson oder auch T-Online, zwei Plattformen, die zu ihnen gehören, sind, finde ich, beides super solide Plattform in vielen Teilen. Da gibt es auch immer manchmal Scheiße, aber das gibt es bei jedem Portal. Und auch das Unternehmen Ströer, also was sie an Werbung machen, an ist bestimmt ein toller Laden mit ganz vielen tollen Mitarbeitern. Ist ja auch so, da sitzen ganz viele tolle, ich habe sie ja selber, zum Teil kenne ich noch welche und zum Teil habe ich sie kennengelernt. Und ich weiß noch, aus meiner Zeit und auch aus der danach, als es schon Ströer war, sind ja ein paar Leute nachgerückt, die dann auch bei Gamona zum Beispiel waren. Und da weiß ich, waren ganz viele Spieleredakteure, die mit Herzblut bei der Sache sind, die mittlerweile alle geflüchtet sind. Es gibt da fast niemanden mehr, der da noch irgendwie sitzt, weil er richtigen Journalismus betreiben will oder weil er irgendwie seine Leidenschaft für Videospiele oder so ausleben will. Wie das in den anderen, bei den anderen Magazinen, so Erdbeer-Lounge und sowas, die so haben, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass das eigentlich, dass da im Kern Leute sitzen, die was bewegen wollen und die cooles Zeug machen wollen. Und dass darüber offenbar aber eine Entscheideretage sitzt, die mit allen Mitteln versucht, die Sachen so durchzumonetarisieren und fast auch schon zu kompromittieren. Oder halt eine Werbestrategie zu nutzen, die halt die Zahlen aufbläst, anstatt wirklich für nachhaltigen Wachstum zu sorgen. Wie gesagt, es kann doch im Sinne von niemandem liegen, zu sagen, zu einer Zahl wie 14 Millionen Zugriffe im Falle von Watson zu veröffentlichen, wo du dann hinterher doch, oder 11 Millionen waren es, glaube ich. Oder nachkorrigieren musst, jeden Monat wieder nach unten. Genau, kann doch nicht, wer will denn das so? Kann doch keine Geschäftsstrategie sein. Ja, das waren alle unsere Themen für diese Woche. Vielen Dank nochmal an Timo, dass er da war und uns ein bisschen was erklärt hat. War ein bisschen anders diese Woche, ein bisschen länger, ein bisschen mehr bunter und mit Interview, aber wir haben gedacht, bei so einem wichtigen Thema muss das sein. Genau, danke nochmal an euch. Ihr habt uns Timo ja quasi vorgeschlagen. Auf Twitter wurde der ganz häufig verlinkt. Deswegen, wir freuen uns immer sehr, dass ihr da so aktiv dabei seid, ob jetzt bei Reddit oder bei Twitter. Gerne uns anschreiben bei Twitter und bei Facebook, das ist nochmal dazu, es gibt keinen eigenen Lästerschwestern-Account, das wollen wir auch nicht ändern, also da dann einfach unsere Twitter-Handles oder so nutzen oder so, aber Reddit gibt es ja ein gesammeltes Forum. Jo, und jetzt machen wir erstmal Pause, wir wissen noch nicht, ob wir nächste Woche Content hochladen dürfen, der dann noch uns gehört, der Upload-Filter könnte uns davon, aber der kommt dann wahrscheinlich auch bei Spotify und überall und wie macht das Soundcloud eigentlich? Da bin ich sehr gespannt drauf, ob wir unseren Podcast, wahrscheinlich kommt der Podcast dann immer erst 3 Monate später, weil der Upload-Filter so lange braucht. Weil ein Typ irgendwo sitzt und dann so diese Musik am Anfang, ist das von euch persönlich mit der Mundharfe eingespielt worden? Dieser Typ aus Vietnam, der immer unsere Podcasts hochlädt, der wird uns wegstriken. Der kriegt dann das Urheberrecht. Ja. Bis dahin, solange es uns noch gibt, einen schönen Tag. Tschüss.